Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Tja. Was ist da los? Ja. Feierei hier, gute Laune! Gute Laune. Ja, es ist wieder warm geworden. Die Affen haben zu viel Sonne abbekommen oder so. Wir sind heute alle ein bisschen mau, aber wir schaukeln das trotzdem. Die letzten paar warmen Tage, würde ich sagen. Was ist da in Österreich passiert? Unser Korrespondent Herr Mammon aus Wien wird uns berichten, was bei der österreichischen Weiß vorgefallen ist. Ja, die haben hingeschmissen. Also im Prinzip sollte da sowieso einiges zusammengekürzt werden, von Deutschland dann ausgelenkt werden. Also die wollten so eine Art Headquarter Deutschland, Österreich, Schweiz machen. Und die wollten sich das da nicht gefallen lassen. Warum auch immer, fand ich ein bisschen albern. Möglicherweise ging da irgendwie auch finanzielle Einbußen mit einher. Die haben wohl auch irgendwie von fest auf freie Mitarbeiter umgestellt teilweise und so. Auch ein bisschen einfach zusammengeschrumpft den ganzen Laden. Ja, dann haben sie irgendwie mit mehreren gleich in den Sack gehauen. Ob das für den Einzelnen wirklich so ein Verlust ist, weiß ich nicht genau. Oder für Weiß, weiß ich auch nicht genau. Also ich denke mal, dass man solche Journalisten in so einer Qualität auch relativ flott wieder findet. Ne? Von daher. Aber schon eine bemerkenswerte Aktion sozusagen. Aber ja, ohne sozusagen politisch großen Hintergrund oder so. Einfach so eine interne Quälerei. Ne? Ja, ich denke mal, sozusagen wie überall, verdient nicht mehr genug Geld mit dem Kram und muss man sparen. Und um das dann gut hinzudrehen, heißt es dann so nach dem Motto, ja, hier die Frau Himmelreich wird befördert. Ja. Und in Wahrheit, ja, es ist halt eine Möglichkeit, da quasi ein bisschen was einzusparen, dass man dann weniger Chefredaktionen dann hat, nur noch eine statt drei. Und der Anschluss von österreichischen Institutionen hat ja Tradition. Das, was da noch so ein bisschen drinsteht hier in diesem Artikel, ist ja auch irgendwie, dass die Dame, die hier interviewt wird, sich darauf beruft, dass man ja so gute Geschichten geschrieben hätte über die österreichische Politik und das wäre sogar preisgekrönt gewesen und so weiter und so fort. Und da jetzt ja in Österreich alles nur rechts ist, da braucht man doch eigentlich dann eine eigene Redaktion. Ja, ist ein paar Tage her, als ich es gelesen habe, aber ich, wie gesagt, fand den Anstoß da oder den Grund nicht so nördlich politisch eigentlich. Bin ich zu leise oder was? Nö, geht schon. Also es geht sicherlich ums Geld, denke ich mal, bei dem Kram. Auf jeden Fall in erster Linie. Aber das, was die halt meint, ist, wir machen noch hier wichtige journalistische Arbeit. Kann ich nicht beurteilen, aber da es weiß ist, würde ich mal eher davon ausgehen. Ja, vor allem haben sie doch irgendwie lokale Sachen gemacht aus Österreich, einiges. Und das war ihnen dann irgendwie zu wenig teilweise, aber... Ja, die meinte dann auch hier irgendwie so, dass es... Ja, wer weiß, irgendwie gegen Rassismus und Sexismus und so weiter geht, stand hier irgendwo drin... Ja, und da sind die Lokalgeschichten aus Österreich natürlich ein bisschen doof, ne? Ist klar. Ja, naja, dann wahrscheinlich beschwert sie sich darüber, dass es demnächst sich keiner mehr um den Sexismus in Österreich kümmern kann. Ja, also ich habe die nicht gekrönt. An dieser Stelle guten Abend. Guten Abend. Was hast du nicht gekrönt? Die sind ja nicht preisgekrönt, also nicht von mir, ne? So. Ach so. Also kann man sich auch selber machen, teilweise, ne? Ja, oder man gibt sich die gegenseitig, da kriegt man den... Ja. Edition F-Preis für Medienarbeit und umgedreht kriegt halt Edition F dann die weiße Auszeichnung Feminist des Jahres. Oder das so. Ist so wie Jäger und Sammler, die dann einen Preis kriegen, der vom NDR quasi vergeben wird in den Räumen des NDR und hinterher sagt man dann sozusagen überall, wenn es Kritik gibt, so, naja, die haben ja auch einen Preis bekommen. Können sie ja so schlecht nicht sein. Haben sie zwar von dem eigenen Haus quasi gekriegt, aber ja, ist so ein Preis. Vom Chef. Die meisten der Medienpreise sind ja auch mehr oder weniger Circle Jerks von Freundesgruppen untereinander oder halt Promotion-Kampagnen von irgendwelchen Medienverlagen. Ja. Das schon die meisten, ja. Nicht nach Qualität ausgesucht, sondern das, was halt den Umsatz am meisten steigert. Außer der SPJ Kunkel Award. Auch Blicke können rassistisch sein, auch Sitzhaltungen können rassistisch sein und sie können verletzen. Natürlich weiß ich nicht, was die Leute denken. Ich möchte mir es auch nicht die ganze Zeit vorstellen, aber ich tue es. Ich muss es sogar. Auszug aus Rassismus. Ich habe keine Lust mehr, den netten Kanacken zu spielen. Also ist das Erfahren von Rassismus so eine Art Zwangsneurose? Ja. Ich tue es, ich muss es sogar. Ich muss immer wieder mir vorstellen, wie ich das Messer nehme. Und ich weiß nicht, habe ich das Messer schon genommen oder? Auch Sitzhaltung, aber ja. Sitzhaltungen können verletzen. Ja, wenn man irgendwie. Und wenn rassistisch das sein. Wie man bremst, kann man dann irgendwie vielleicht, wenn man falsch sitzt, mit dem Knie auch übergeschlagen oder so. Wie sitzt man rassistisch? Dann möchte ich es gerne mal wissen von dem Autor. Von Rassismus. Das ist, wenn man mit ausgestrecktem rechtem Arm sitzt. Ist das eine Rassismus-Haltung, glaube ich. Ich meine, schau mal, auch Blicki können rassistisch sein. Hey, Alter, was guckst du, Alter? Was guckst du mich so an? Weißt du, hat das irgendwer schon mal gehört? Ich, keine Ahnung. Ja. So, und jetzt wieder Blicke. So, ich, wow. Selbst im Antirassismus ist man dann noch so stereotypmäßig unterwegs. Ah, ja, Blicke, was guckst du, Alter? Weißt du? Atemzüge können rassistisch sein. Nahrungsaufnahme kann rassistisch sein. Everything is sexist. Wir müssen uns einfach der Sache mehr bewusst werden. Dafür ist sowas wie MeToo ja auch da, damit wir darüber reden und merken, wie privilegiert wir sind, wenn wir Leute angucken oder was essen oder atmen. Wendet doch mal euren Blick ab von den. Wendet doch mal euren Blick ab von den guten, erhabenen Migranten in Deutschland. Pöbel. Ich frage mich gerade, was er sich da vorstellt. Was er sich vorstellt und warum die Zeit das irgendwie posten muss. Die, Zeit, ne? Die Vorstellung ist eigentlich dieses standardmäßige Antirassismus. Die gesamte Mehrheitsgesellschaft ist rassistisch. In Wahrheit sind es nicht die Rechtsextremen, die wirklich schlimm sind, sondern die normalen Menschen, die versuchen, durch die Gesellschaft durchzukommen, ohne dass sie irgendwen abstempeln. Das sind die besonders schlimmen, weil deren ihre Blicke, da kannst du so viel reinlesen. Wenn da einer mit einem Runentattoo am Hals sitzt, weißt du ja, woran du bist. Aber die Mehrheitsgesellschaft, die ganzen Normies, das sind alles furchtbare Menschen. Das schwankt da mit raus, Alter. Das ist so. Alles sind schuld. Ich bin paranoid. Du hast dem Frau Denkeler auch nicht geholfen, ne? Das andere, was der sich tätowiert hat auf der Brust. Ja. Rassismus in Kinderbüchern. Hab gerade einen Batzen Bücher aus meiner Kindheit im Altpapier entsorgt. Petsy, Mackie, Erks. Auch heute ist es schwierig, Diversität in Kinderbüchern zu finden. Naja gut, wenn sie das wirklich ins Feuer geworfen hätte, wäre es jetzt alles schwarz. Von daher wäre es ja okay, oder wie? Abgesehen davon sind die entsorgten Bücher nicht durch Mängel an Diversität problematisch, sondern aufgrund von offenem Rassismus und krasskolonialen Erzählungen. Ich meine, das ein paar Worte geändert und das könnte von Goebbels sein. Es tut mir leid, Frau Lohaus. Auf Twitter habe ich mir den Gottwin noch verkniffen, aber hier muss er einfach sein. Man vernichtet keine Bücher. Auch nicht, wenn man sie scheiße findet, weil es gibt Leute, die mögen solche Bücher und alte Bücher schon mal gibt es einfach Sammler für und die zu zerstören, weil man meint, die würden irgendwelche bösen Geister beschwören oder es stehen schwarze. Wenn Bücher schlecht ist, gehören sie auf den Müll. Also, oder schlecht, wenn ein Buch schlecht ist, gehört es auf den Müll. Ich sehe das nicht so eng. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ich verstehe halt eben auch nicht, das habe ich auch geschrieben bei Twitter, so, dass sie quasi mit diesen Büchern aufgewachsen ist. Aber irgendwie sind die so schlimm, dass die alle furchtbar machen, aber sie hat das Zeug gelesen und sie ist aber nicht betroffen, oder wie? Das sind nur die anderen. Die anderen, aber man muss es wegmachen, weil es ist so schädlich. Also außerdem stimmt das auch so nicht. Diese Diversität in Kinderbüchern, glaube ich, ist sehr wohl zu finden. Natürlich drückt die sich nicht irgendwie in Trans-Personen aus oder so, sondern sind dann eben mal ein paar Dunkler oder so. Weil, bitte. Das gibt's schon. Und ich glaube auch eher in der Mehrzahl. Ja, ich meine, es ist ja auch im Prinzip egal. Also ich weiß auch gar nicht, ob das immer so ausformuliert wird oder ich meine, es ist ja genauso wie bei den Computerspielen. Wie viel gibt es die sowieso von irgendwelchen Wesen handeln, die es gar nicht gibt oder von irgendwelchen Tieren oder was weiß ich nicht was. Auch, ja. Na, also ich meine, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und ja, also Ja, man hat immer das vollkommen. Risiko von einem gegenläufigen Effekt, ne, dass sie irgendwann sagen, so, boah, jetzt kann ich es nicht mehr sehen oder so. Ist Ja, ihr es, ja auch so gegangen, gut, andere Art, nach ne? ihr muss es ja wahrscheinlich alles realistisch sein. Es muss, darf ja alles jetzt nur von Personen handeln und es muss halt von jeder Tierart Person irgendwie zwei dabei sein oder so. Ja, keine Ahnung, was jetzt das Ideale für sie wäre, aber es ist auf jeden Fall, also für mich ist es kein Godwin, sondern halt eher ein Orwell, das Ding von eben halt eben irgendwie auch. Ich nehme an, sie So. bräuchte mehrere Sätze, um das zu erläutern, was sie gut So von wegen, das ist fände. alles total schädlich, so glaubt's mir einfach, weil irgendwie, was wir irgendwie definiert haben jetzt, was das Gute und Schöne ist, das wird dadurch halt Sind doch an, die gefährdet. Leute alle nicht schädlich. Das ist so richtig, stimmt ja auch. Hat die Dame denn gesagt, welche Bücher das konkret waren? Wahrscheinlich Mackie bei den Negern. Betsy. Oder Mackie bei den Chinesen. Das. Ich meine, Pipi Langstrumpf ist ja auch so ein bisschen problematisch mit Takatukaland und so, ne? Ja, aber das haben sie ja entschärft, indem der Vater jetzt nicht mehr der Negerkönig, sondern der Südseekönig ist oder irgend sowas. Ja, also ich meine, um mal was ganz Konkretes zu sagen, wir haben auch halt Bücher in der Schule durchgenommen und haben halt auf diese rassistischen Sachen explizit hingewiesen, wie sich das halt historisch verändert hat. Und das ist doch Teil des Lernprozesses, zu sehen, dass halt früher anders war und aus heutiger Perspektive das bewerten zu können. Also wenn man es einfach zensiert, dann fehlt doch dieser Lerneffekt komplett. Ja, und die Leute fangen wieder an mit dem rassistischen Scheiß, weil sie es nicht besser wissen. Also sowas zu verbieten, Ja. ist kontraproduktiv, finde ich. Natürlich ist das kontraproduktiv. In Amerika haben sie Huckleberry Finn und Tom Sawyer aus den Schulbibliotheken genommen, weil da halt das Wort mit N drin vorkommt. Und man kann Mark Twain viel vorwerfen, aber dass die beiden Bücher halt nicht auch gegen Rassismus und Sklaverei sind, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja, es ist ja fast besser wie in Deutschland, dass man nur die einzelnen Wörter rausnimmt. Was gleich die ganzen Bücher rauszunehmen. Und natürlich Ja. müssen alle Bücher durchgegendert werden mit Sternchen und so. Getranst, ja. Durchgegendert und durchgetranst. Oh yeah. Apropos durchgetranst, hier hat sich jemand die Mühe gemacht und 900 Mal verifizierten Hass auf Twitter gegen Weiße halt Screenshots davon gemacht. Und ja, ich glaube halt nicht, dass da irgendwie was passieren wird. Also, weil er halt aus irgendeinem Grund, Twitter ist eine weltweite Plattform, aber ja, gegen Weiße passt's, weil halt dominante Gruppe im Westen. So, wow. Also, es ist halt einfach faszinierend. Ich weiß jetzt auch nicht, es gibt ja so Gruppen, die dann rumlaufen und ja, solche Accounts melden. So, ich kann zwar schon auch verstehen, warum er das macht, aber es ist halt auch irgendwie gammelig. Also, ich weiß auch nicht. Ja, das Aber mit dem ja. Checkmark bei Twitter, das sagt ja im Endeffekt nur aus, dass die Person der ist, den sie vorgibt zu sein. So eine Art Identitäts. Ja. Aber Twitter hat das ja verkehrt, indem die manchen Leuten, die verifiziert waren, das Checkmark wieder weggenommen haben mit der Begründung, die würden eine Meinung äußern, die Twitter so nicht teilt. Und damit ist diese ganze Blue-Checkmark-Sache halt zu so einer moralischen Angelegenheit geworden. Und wenn halt gerade die ganzen Blue-Checkmarks jetzt halt. Ja, sowas posten, da kann man sich halt fragen, ja, Twitter, das ist wohl jetzt deine Meinung oder was soll das heißen? Ja, woher weht denn der Wind? Also, du kannst halt die verschiedenen Statements, die hier in drei Grafiken aufgezeichnet sind, also wenn ihr in Quellen nachguckt, ihr könnt halt die Statements nehmen und wenn ihr dann dasselbe über weiße Muslime, Schwarze oder Juden sagt, dann werdet ihr halt auf jeden Fall bannbar werden. Und aber solange man halt Whitey davor schreibt, passt's. Also, ja. Ja, hier kommen wir zu einem wunderbar schönen Buch von Rainey Addo Lodge. Why I'm No Longer Talking to White People About Race. The Sunday Times Bestseller. Und die junge Dame kommt aus Großbritannien und hat dort die eine oder andere Welle geschlagen mit ihrem Buch. Also sie hat verschiedenste Preise gewonnen. Was war es? British Books Award Nonfiction, Follies Nonfiction Book of the Year, Blackwell's Nonfiction Book of the Year, Winner of the Jalak Prize, Longlisted for Brielle Gifford Prize for Nonfiction, Longlisted for Orwell Prize, Shortlisted for Books that are My Bag Readers Award. Und das ist ganz interessant. Also am Anfang geht es ja auf die Stellung der Schwarzen in Briten ein. Und ja, vor 60 Jahren, vor 50 Jahren, vor 80 Jahren waren ja sozusagen die Vorurteile in der Gesellschaft deutlich stärker wie heutzutage. Und da geht es ein Stück weit auf die Geschichte drauf ein. Und fängt dann aber an, im Laufe des Buches generell festzustellen, dass Colorblindness eine Form von Rassismus ist und dass, wenn halt in die Gesetze das nicht berücksichtigen, dass es Menschen mit Farbe gibt, dass das eine Form von Rassismus ist. Und generell wird Großbritannien struktureller Rassismus unterstellt, also ob jetzt beim Jobinterview, wenn du von der Polizei angehalten wirst, generell an jedem Punkt in der Gesellschaft bist du Opfer von Rassismus und Großbritannien ist keine Meritokratie und ja, also es ist ganz interessant, dass die gute Frau, die hat Literatur studiert und hat dann kritische Theorie im Literaturstudium kennengelernt und ist dann über die kritische Theorie der Literaturwissenschaften mit anderen Autoren, die eben über die kritische Rassenlehre schreiben, also Critical Race Theory, ist er mit Kimberly Crenshaw in Verbindung gekommen. Die gute Frau hat den Intersektionalismus stark geprägt und ich finde es halt irgendwie interessant, dass wir oft gesagt bekommen, dass ja da es keine Verbindung gibt zwischen Universität und SJWs. Und die Frau schreibt halt, weiß ich, schon stark rassistisch gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, unterstellt allem und jedem rassistisch zu sein. Kommt mit Prejudice plus Power gleich Racism an, hat es in der Uni kennengelernt und ich finde es einfach lustig. Ist ein tolles Buch. Bin mal gespannt, wie viele Leute sowas lesen, die rumschreien, dass SJWs nur halb so wild sind. Und ja, da habt ihr es. So ein Standardwerk für SJW, so bringt das. Ja, ja. Also. Crazy. Wir hängen am Herd, hat mal wieder einen Artikel rausgehauen und da unter anderem diesen Vergleich gebracht, dass die Almans in den Deutschen zu rücksichtslosen Kröten erzogen würden. Und so wäre auch die Rolle der Männer im Patriarchat eben klar definiert und das Verhalten entsprechend. Ja, kann man sich mal wieder darüber auslassen. Das ist jetzt hier, glaube ich, von Alles Evolution, den hat die auch eingereicht. Also nicht das Original. Ja, die haben sich da ein bisschen das Maul drüber zerrissen. Ähnliches Niveau wie Weiß, ne? Also. Ja, so ein Ungeziefer-Vergleich kommt ja immer gerne mal. Ja, das ist natürlich eine totale Entmenschlichung sozusagen. Und ja, das ist eher so ein schlechtes Zeichen. Ne? Sie beschreibt darin das Dilemma, dass es wenig nützt, einzelne Cis-Männer sympathisch, solidarisch oder süß zu finden, weil ihr Arschlochsein strukturell bedingt sei. Strukturell ist es ja. Hey, wenn die Nazis das Wort strukturell gekannt hätten, dann hätten die alles legitimieren können, was sie gemacht hätten. Ja, die RAF, er kannte das ja schon. Und die haben auch einiges mit legitimiert. Ach ja, ich meine, die hatten doch so eine Verschwörungstheorie, dass es da auch so eine Gruppe geben würde, die alles kontrollieren würde. Ja, aber strukturell, das sind viel sicher. Ne? Strukturell hätte halt viel wissenschaftlicher geklungen. Weniger mit Hass, sondern mehr so mit einer Theorie rangehen, was pseudowissenschaftlich ist. Das Ding ist, der Ausgangspunkt war eben, dass die Fengame sich über die Sperrung auf was Twitter gesperrt, über Facebook beschwert hat, wegen der Veröffentlichung des Gedichts von Sibyl Schick. Ja. Das Ding ist ja auch, dass mit dem strukturell, was da ja mitschwingt, ist, dass die gesamte Mehrheitsgesellschaft problembehaftet ist. Und gab es da nicht diesen Begriff, du musst die Lüge nur groß genug machen, dann glauben sie alle, weil eine kleine Lüge, da kommen die Leute drauf, aber du, wenn die Propaganda nur groß genug rumlügen tut, dann glauben es alle, the great lie. Und, das, ne? Genau, und strukturell zu sagen, die Gesellschaft hat strukturell überall Probleme mit Rassismus, ist so auf demselben Level, weil du sagst, dass alles rassistisch ist, so alles von Bankbesuch, von Krankenkasse, von Polizei, zu Sozialarbeiter, zu Arbeitsamt, zu Verein etc. Das ist schon so ein bisschen so ähnliche Rhetorik, finde ich. Also so strukturell gesehen. Ja, absolut. Ja. Also die einzige strukturelle Sache, die ich so letzte Woche insbesondere bemerkt habe, ist, dass alle Verantwortung so weit wie möglich von sich weisen. Aber ich glaube nicht, dass das was mit Patriarchat zu tun hat. Das ist einfach Faulheit. Tja. Ja. Und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Ja, das kennen wir ja jetzt langsam zu jedem Filmprojekt oder Fernsehprojekt, wo jemand gecast wird, regen sich Leute auf. Mal, weil Idris Elba nicht James Bond sein soll, weil er schwarz ist, oder weil Scarlett Johansson eine Asiatin oder ein Transgender spielen soll. Hier haben wir jetzt mal einen lustigen Fall. Die Frau hier soll Batwoman spielen und das Batwoman ist in den Comics momentan halt lesbisch. Die Frau ist auch lesbisch. Und jetzt kommen halt die SJW um die Ecke und sagen, dass sie eigentlich nicht lesbisch genug ist. Ja. Ich weiß nicht, ob sie damit ihre Figur meinen oder ihr Gesicht oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sagen sie, diese Frau ist nicht lesbisch genug, um uns ordentlich zu vertreten. Ich frage mich halt, müssen wir irgendwann so eine Einheit erfinden oder die Leute auf Midichlorianer testen? Bist du schwul genug, um Liberace zu spielen? Bist du dir sicher? Ja, dann machen wir jetzt mal den Test oder was? Bluttest oder? Ich habe keine Ahnung, was sie sich vorstellen, wie das in Zukunft laufen soll. Mein Tipp wäre dazu, dass man die LGBTQ Rhetorik einfach nicht stark genug geteilt hat und dass das der Grund ist, warum die gute Frau nicht mitspielen soll. Also, das war nur lustig, weil genau in dieser Woche hatten wir überall diese Meldung von wegen, dass in Österreich irgendwelche Leute abgeschoben werden oder so, was irgendwie heißt, dass die nicht schwul genug wären oder dass sie das nicht nachweisen könnten oder irgendwie, dass sie bestimmte Sachen halt erfüllen müssten, um das zu beweisen, dass sie schwul genug sind, quasi um in ihren Ländern irgendwie nicht verfolgt zu werden oder so. Also, ja, und parallel hat man sowas hier. Ja klar, ich meine, das Argument ist schnell herausgezogen, so, aber das kann man eben auch nicht kontrollieren. Blödsinn, ne? Ja, hier ist schon SJW auf die Idee gekommen, dass wenn man Catcalling stärker mit Gesetz bestraft, dass es eventuell die falschen Menschen treffen könnte, und zwar die Migranten und die Ausländer. Die falschen. Und man will nicht damit halt eben Ausländer weiter getargetet werden. Sprich jetzt hier eine stolze antirassistische soziale Gerechtigkeitskriegerin sich dafür aus, dass man eben halt das nicht als Hassverbrechen einstufen soll. Also, ja, ich erinnere dann nur an diese super tollen Diskussionen zur Reform des Sexualstrafrechts, wo ja parallel auch noch eine Verschärfung des Aufenthaltsrechts mit eingehen sollte, dass es dann irgendwie hieß, dass man die Leute halt leicht abschieben kann und so, und wie sie da in dieser Debatte da alle zu abgegangen sind, dass das doch unmöglich wäre und nicht gehen würde. Oder diese Sache aus Gruppen heraus, dass du da, ich meine, es war zwar vorher auch schon gesetzt drin, obwohl das ja unsere Medien alle anders behauptet hatten, als verschärfender Grund, wenn das aus Gruppen begangen wird. Also alle so getan hätten, als wäre da noch nichts geregelt. Aber ja, das war ja damals auch so ein Zankpunkt halt in der endgültigen Debatte über die Reform des Sexualstrafrechts, dass man sich das natürlich nicht so vorgestellt hätte, dass irgendwelche Leute dann abgeschoben werden oder so. Nee, das will man natürlich dann nicht. Hier kann ja eigentlich die Folgerung auch nur sein, dass wir eine Zwei-Klassen-Justiz aufmachen. Also eine für die Leute, die nichts für das können, was sie tun, und eine für die weiße Mehrheitsbevölkerung. Ja. Ist halt auch krass, wie da richtig heftig der Doppelstandard rauskommt. Also. Ja, und was ich auch krass finde, ist, dass der Emmanuel Macron gesagt hat, wir müssen sicherstellen, dass Frauen sich sicher in der Öffentlichkeit bewegen können. Also, ja, ziemlich hochgetragen das Ganze. Hier sehen wir ein kleines Video aus Schweden, in dem nichts passiert ist, alles in Ordnung ist und Diversität Stärke zeigt und ja, alle andere, die was anderes behaupten, das ist Hassverbrechen Stufe 4 und in Schweden ist alles in Ordnung. Also. Ja, die sind irgendwie gezielt durch die Gegend gegangen, haben Scheiben eingeschlagen und ein Auto nach dem anderen angezündet, ne? Ja. Und haben sich auf Social Media verabredet. Also. Ja, so macht man sich unbeliebt, wa? Und man hat keinen festgenommen irgendwie von den Leuten. Als was identifizieren sie sich denn selber? Ist das, wenn es schon eine Absprache online gab, aus welcher Ecke kamen die denn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag's mal so, es war ja von Antifa, ne? Ja. Ich meine, hat Schweden jetzt auch Antifa oder hat das einen anderen Kontext? Schweden hat auch Antifa. Also. Aber das hier waren Migrantengruppen. Also, soweit ich weiß. Also. Halt Jugendkriminalität. Oh, Autos anzünden. Vor allem in Schweden ist es ja sowieso, dass du ein ziemlich starkes soziales Sicherungsnetz hast und ja für alles mögliche Geld bekommst und die Autos brennen halt trotzdem. So ein bisschen so, was meine Frau oftmals sagt, die Menschen verlieren ihre Würde, ihr Gesicht, wenn du ihnen zu sehr hilfst und dann lehnen sie dich ab. So, lass nicht zu arg helfen, weil das sonst den Leuten die Ehre nimmt und dann verhalten sie sich ja dementsprechend. So, und daran muss ich irgendwie denken. Also sagt sie immer ganz gern, was soll die ganze Hilfe? Die Leute müssen sich selber helfen. Und so Bilder gab es in London aber auch schon mal, ne? Ja, London, Paris. Ja, Paris wollte ich gerade sagen. Also, ja. Berlin, aber auch so. Ah, Berlin, wollte ich gerade sagen. Ja, und dazu kann ich auch nur sagen, die ganze Versicherungssache mit so einem Auto, was abgefackelt wird, absoluter Horror. Absoluter Horror. Alle schieben da auch die Verantwortung von sich. So nach dem Motto so, ja, warum haben sie denn keine Garage? Sie wissen doch, wo sie wohnen. Ja. In diesem Artikel geht es darum, wie sich ein Mann zur Wehr gesetzt hat wegen sexueller Belästigung. Und ja, es ist ganz lustig. Innerhalb des Artikels gibt es eine Stelle, Diane Davis, Chair of the Department of Rhetoric at the University of Texas, Austin, who also signed the letter to the university supporting Professor Ronal, said she and her colleagues were particularly disturbed that, as they saw it, Mr. Reitman was using Title IX, a feminist tool to take down a feminist. And das allein sagt schon viel und da die gute Frau, ja, ist im Rhetorik-Department aktiv und sie bringt den Leuten, ja, Jacques Derrida und Emmanuel Levant bei. Ich finde es klasse, Derrida ist ein toller Philosoph. Ich finde Diversität klasse. Also, ja. Was Ähnliches gab es doch mit einer Professorin auch, ne? Die, ja, die angeklagt ist falsch, aber meinst du die Max-Planck-Angelegenheit? Nee, das war in Amerika. Und dann haben aber ganz viele irgendwie der Philosophen und so, der Zizek und so weiter, haben dann irgendwie einen Brief geschrieben, ja, das könnte ja nicht sein, dass irgendwie, dass das jetzt irgendwie, ja, dass man da dem Mann einfach glaubt oder so, oder den Männern. Da gibt es auch noch mehrere Fälle, mehrere Männer. Ja, das geht ja auch nicht einfach, also wo kommt man da hin? Naja. Achso, das habe ich eingereicht. Jens Spahn möchte Konversionstherapien für Homosexuelle verbieten. Und er weiß nicht wie. Ja. Warum er jetzt nicht genau weiß wie, weiß ich nicht. Also möglicherweise, weil es dann irgendwie trotzdem gemacht wird oder so. Manche Dinge kann man ja dann trotzdem machen, auch wenn sie verboten sind. Ja, und das hat er irgendwie bekannt gegeben. Und habe ich mich gefragt, ob das wo so gut ist oder so, weil wenn jemand diese Therapie nachfragt, man ist ja nicht so, dass den Leuten das Auge gedrückt wird, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Wenn da jemand solche Therapien nachfragt, dann sollen sie die da auch bekommen, oder nicht? Finde ich irgendwie komisch, was der Spahn sich da ausdenkt. Das war nicht das einzige Komische, was er sich ausgedacht hat in letzter Zeit. Was ist denn aber auch, wenn jemand was will, also so eine Therapie will? Ja, meine ich ja, ne? Sagt, also, ich glaube daran, dass das vielleicht geht und vielleicht wäre das besser für mich. Oder irgend so, ich meine, ich fälle da ja, kein das gibt Urteil. Es ja auch. So, ne? Also wenn, ja, sicher, wer quatscht den Leuten das auf? Oder das macht doch keiner nichts. Ich wüsste jedenfalls, ne? Also ich habe die Westboro Baptist Church in Frankfurt jetzt noch nicht stehen sehen. Du nicht? Hm. Hier ist Humor, Humor oder was auch immer von der Titanic. Männlich Gamer Feminismus-Experte. Nach knapp irgendwie 3 Jahren oder so ist die Titanic drauf gekommen, dass es YouTuber gibt, die irgendwie Feminismus kritisieren. Sie hängen das an diesem Montana Black auf. Ja, aber ich finde es lustig, dass das jetzt nach 3 Jahren oder so, die das in Deutschland jetzt läuft, die Titanic jetzt mit einem schwachen Ding, finde ich, einfach versucht, da eine Seite mitzufüllen. Aber man macht halt die lustigen Videospiele-Witze und so, das Übliche. Male Virgins. Der 30-jährige YouTuber Montana Black aus Buxtehude. Aha, muss man den kennen? Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Unten drunter kommt dann noch so ein bisschen was in Richtung Feminismus, aber tja, warten wir mal ab. Hot Takes von weißen männlichen YouTubern zu Feminismus. Das reicht mir eigentlich schon. Nur das Weiß da drin zeigt mir schon, dass der Autor halt eigentlich nicht diskutieren will, sondern eine Seite führt. Ja, hier in diesem Tweet geht es um Razor Fist und um Dishonored und unsere gute, allseits bekannte Frau Anita Sarkeesian hat eine Counseling-Rolle hier gespielt und die Leute halt beraten. Und ja, die Sales sind nach unten gegangen und man überlegt sich jetzt, ob man das Franchise einstellen möchte. Und das ist halt ganz lustig. Weil, ja, go woke, go broke. Ist irgendwie lustig, dass die Medien nicht in der Lage sind, nach Jahren, nach jetzt fast einem halben Jahrzehnt, der Frau ein bisschen mehr Kritik um die Ohren zu hauen, wie es es gewohnt ist, damit die Industrie auch weiß, dass man damit irgendwie so ein Avantgarde-Projekt machen kann, so ein Artsy-Projekt, was jetzt sich vielleicht nicht so gut verkauft. Dass aber die Frau halt, ja, nicht unbedingt was bei AAA-Titeln ja, zu suchen hat, verloren hat. Aber ja, mal gucken, wie lange der Spaß noch angeht. Also. Unser Zuschauer X-Ray Enraged sagt dazu, you can thank Anita Sarkeesian for being able to play Lara Croft in the first Tomb Raider in 1996. Und viel mehr braucht man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ja, ich meine, Dishonored 1 ist ja ein sehr lustiges Spiel gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob die Verkaufszahlen von Dishonored 2, dass sie so schlecht sind, überhaupt was damit zu tun hat. Ich glaube, das Spielprinzip ist einfach ausgelutscht. Also, Leichen und Umbringen, das macht ja mittlerweile fast jedes Spiel, ne? Ja, aber es gibt ja noch ein Beispiel. Wir hatten ja diese Kontroverse um den Trailer zu Battlefield 5. Und da hat ja dann auch der Vocal Manager dann am Ende gesagt, ja, wenn es euch nicht gefällt, dann kauft es halt nicht. Die Vorbestellungszahlen für Battlefield 5 sind äußerst rückläufig. Und der Typ, der das gesagt hat, hat diese Woche seinen Hut genommen bei EA. Also, das geht schon mit dem Go Walk, Go Broke. The Forgotten Story of How Punching Up Harmed the Science Fiction and Fantasy World. Ja, hier schreibt Cassie Young eben, ja, was sie halt so schreibt. So, sie beobachtet, wie progressive in Communities eindringen und dann versuchen halt eine Agenda auf die Tagesordnung zu setzen. Deswegen sagen wir auch so gern Kulturmarxismus, weil sich politisch motivierte Menschen in Kulturbetrieben zusammenfinden, um einen Eindruck zu hinterlassen. Und sie spielt ja halt auch aufs Puppygate an. Also es ist halt, ja, genauso wie in Gamergate, genauso wie in Comicsgate gab es hier in der Science-Fiction-Fantasy-Community eben den Versuch, dass man einen Preis sich unter die Finger reißt und dass man dann den Preis politisiert und ja, dann nur noch progressive SJW-Scheiße mit einem Preis ausstattet. Also, ja, und hier schreibt Casey Young darüber, gute Frau. Also, ja. Der Artikel kommt zu der Idee, dass man eine Massenbewegung braucht, die die Pille für den Mann fordert, sonst würde man da nichts entwickeln. Und ja, Männer drücken sich halt vor der Pille und jammern rum. Und Frauen ertragen stolz und stark die Nebenwirkungen der Pille. Es gibt andere Wege zu verhüten. Geschichte abgehakt. Das nächste bitte. Ich finde, es ist kein Menschenrecht, chemisch zu verhüten. Dafür entscheidet man sich übrigens selber, auch als Frau. Also wenn man sich dafür entscheidet, dann entscheidet man sich dafür. Wenn man sich nicht dafür entscheidet, entscheidet man sich dagegen. Wo ist das verfickte Problem? Tja, ich habe irgendwie so irgendwo mal gelesen, es gibt wohl auch Kondome für Frauen, aber das ist bestimmt nur ein Gerücht. Es gibt alles so Sachen. Es gibt für Frauen so technische Mittel, und aber auch irgendwie das ist die Hormonbombe. Ja, und für Männer gibt es eben hauptsächlich technische Mittel. Ich sag mal, vielleicht hat es damit zu tun, dass Männer solchen Sachen nicht so trauen oder so, aber es ist ja auch. Ja, es wurden ja Sachen getestet, aber die hatten halt deutlich extremere Nebenwirkungen als die Pille für die Frau. Ja, vor allem geht es eben auch viel einfacher, wenn man jetzt, ich habe da von so einem Ding gelesen, wo man eben so eine Art Wachs oder sowas in den Leiter einfach spritzt oder was, und dann hält das 2 Jahre dicht. Peng. Gott, echt. Hashtag Men are Trash. Das passiert, wenn man auf Twitter alle Männer als Arschlöcher bezeichnet. Ja. Wolltest du was zu dem Hashtag allgemein sagen? Ich wollte einfach nur sagen, es ist einfach, ich wollte eigentlich einen Hinweis geben auf diese Grafik unten. Das ist so hypnotisierend. Das hin und her rauscht. Gestern haben sie bei, habe ich gestern gesehen, glaube ich, von der Salzmine, da haben sie sozusagen gefragt, ob denn wirklich alle Männer gemeint sind, also auch Schwarze und auch Schwule und auch Transmänner oder Transfrauen, die waren ja mal Männer oder so. Aber gut, solche Fragen kriegt man ja nicht beantwortet. Nee, aber was ich hier interessant fand, ist, das ist ein Interview mit der Frau Schick, die viele als Internet-Lolkau kennen, die Männer-Trash mehr oder weniger, sie behauptet, sie hat den irgendwie gemacht. Ich sage, sie hat den wieder aufgewärmt aus den USA. Und sie sagt halt hier drin, dass sobald sie das gemacht hat, gab es eine organisierte Aktion von rechten Trollen praktisch, die das dann richtig ins Rollen gebracht haben. Also es war nicht die Frau Schick, die schon seit Wochen irgendwelchen cringigen Mist ins Internet kotzt, weil irgendwie niemand es übers Herz bringt, ihr Handy wegzunehmen, sondern es sind rechte Trolle gewesen, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Hashtag, also es ist eine perfide Psy-Op, um dem Feminismus zu schaden. Nein. Der böse Backlash der Männer. Wie können die nur? Es ist halt relativ lustig, dass halt bei so einer Aktion ganz gut heraus sich kristallisiert, welches Geisteskind die halt sind vom Feminismus. Es geht halt um Männerhass. Ja, so die unterliegende Assumption, the underlying Assumption, die Feststellung, die man mitbringen muss, um halt im Feminismus zu Potte zu kommen. Also, ja, also. Ja, aber ich finde, also, dass da wirklich dann so ausgepackt wird, was wir hier ja schon heute schon noch öfter auch in anderer Form gelesen haben, dieses, ja, ihr unterdrückt uns halt alle, ihr schadet uns alle, strukturell. So, und die verstehen überhaupt nicht, dass sie darauf eine Reaktion kriegen. Gut, vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die uns zuschauen, die gar nicht wissen, worum es geht. Chris, kannst du bitte vielleicht ein bisschen runterscrollen? Da sind so ein paar Beispiele von so ein paar Tweets. Ich denke mal, das spricht dann für sich. Und dann haben wir auch diese Hypnografik nicht mehr da. Es ist ein strukturelles Problem, dass Männer arschlöcher sind. In Verteidigung meines Freunde-Innenkreises, Weiße, Schwarze und Pock, möchte ich bitte von allen blockiert werden, die dem verlinkten Satz zustimmen. So eins identitäre, anti-emanzipatorische, regressive Sackgasse ist in Zeiten des rechten Aufmarsches nichts, was Minderheiten hilft. Oje. Ach ja. Also ich meine, wir haben alle, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur eine Folge des Psychiatermangels, der zurzeit in Deutschland herrscht, ja? Ich denke da eher an Pilze oder sowas. Ja, also ich bin sicher, das ist ein rechter Troll-Mob. Also ich würde sie die Rechte von Nazis stellen, weil du kommst jetzt hier mit Männer Trash an, redest die ganze Zeit von struktureller Ungerechtigkeit und Gemeinheit und dann entdeckst du plötzlich, dass du das Opfer bist und so funktioniert eigentlich auch jeder Genozid, wenn du dir die Gesellschaften anguckst, in denen sowas vorgefallen ist. Also nach demselben Muster. Also du musst erst Strukturen sehen, dann musst du dich als Opfer fühlen und dann kannst du austeilen gegenüber deinen vermeintlichen Gegnern und dann sind irgendwann die Stereotype so groß, dass du zuerst was tust, bevor die anderen was tun, weil es ja ein Kampf um Tod und Überleben ist, weil Hashtag Kill All Men, Hashtag Men Are Trash. Dass ich mich als eine kurdische Migrantin traue, so viel Raum einzunehmen, ist für viele schon eine Riesenprovokation. Was ein Bullshit. Das hat überhaupt nichts mit deiner Identität als kurdische Migrantin zu tun. Das hat mit deiner Identität als jemand zu tun, der unverdauten Gehirnbrei ins Internet reiert und damit nicht umgehen kann, dass er dafür... Also ich kann nicht Leute einfach beleidigen und dann hoffen, dass die das hinnehmen und sagen, ja, du hast ja recht, Sibyl. Das geht nicht. Das ist eine Botschaft an alle Frauen, die sich trauen, sich öffentlich zu äußern. Wir steuern die Diskussion mit. Oh Gott. Präsentiert von Z, dem Bento von der Zeit. Ach ja. Und hier, Watson entwickelt sich für mich immer mehr zu so einem Geheimtipp, wenn man die richtig cringigen Sachen haben will. Ich weiß nicht, hast du das Video von denen auch noch? Von dieser komischen... Das habe ich jetzt eigentlich rausgelassen, aber ich kann das auch noch mal einspielen, wenn wir uns den übelsten Krebs geben wollen. Ja. Also das ist einfach so diese Primitivität der Argumentation. Ich verstehe das nicht. Wie sich Männer dafür hergeben können, allein schon so ein Artikel mit so einem cringigen Titel zu schreiben. Tut mir leid. Ich bin Abfall, weil ich ein Mann bin und mich überhaupt zu diesem Thema äußere. Männer sind Abfall. Und die Leute fragen so, wieso seid ihr Feministinnen eigentlich immer gleich so super aggressiv? Lass mich mal kurz überlegen. Weil jede Frau lernt, dass alleine im Dunkeln nach Hause gehen gefährlich ist. Ja. Bild ist gefährlich für Menschen. Ja, eine dritte Frau in Deutschland. Gibt's ja nicht, ne? Ja, überhaupt nicht. Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird. Ja, das ist dieses Ding, das fand ich auch sehr gut, hat der Christian hier von Alles Evolution, hat er da, glaube ich, dazu geschrieben, ich weiß gar nicht, ob der Teil vielleicht so drin ist, auf jeden Fall hat er geschrieben, ja, und alle Männer ausnahmslos, also Opfer von Gewalt. Ja, aber ich muss dazu auch mal sagen, die sagt, jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt. Ich denke mal jetzt in der Lebenszeit oder was auch immer. Ja, das ist diese Schubsen-Geschichte. Ich denke mal, es wird auf jeden Mann zutreffen. 65 Jahre. Einkommt. So. Ja. Ja, das ist dieses Ding, wo sie die Leute gefragt haben, wurden sie schon mal geschubst? Und da hat dann irgendwie jede dritte gesagt, ja, wurde schon mal geschubst und das ist daraus geworden, Opfer von Gewalt. Ich mag dich so super aggressiv. Lass mich mal kurz überlegen. Weil jede Frau lernt, dass alleine im Dunkeln nach Hause gehen gefährlich ist. Weil jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird. Weil bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften die Opfer fast zu 100% Frauen sind. Ja, und das ist natürlich auch hoch problematisch, sage ich jetzt mal, diese komische Statistik. Weil zu diesen Sachen gibt es ja mittlerweile so einiges an Forschung, wo halt eben Leute der Meinung sind, dass es 50% ist oder vielleicht sogar noch mehr, oder man weiß es auf jeden Fall nicht, wie ein hohes Dunkelfeld, was Männer angeht, weil es ja quasi diese ganze Arbeit dazu ja nur mit dem ideologischen Ansatz kommt, dass Männer die Täter sind und Frauen die Opfer. Und das ist ja mit diesem Deleuze-Modell und diesen ganzen Sachen, das ist seit Jahrzehnten, haben wir das drin, haben wir im Strafrecht drin, haben wir in Polizei drin, haben wir überall drin, feministischer Kram, ne, so Left-Cant-Meme und so weiter und so fort. Zeug, wo die Leute da halt davon überzeugt sind, diese ganze Arbeit in diese Richtung ausgerichtet haben, seit Jahrzehnten, dass das wirklich vom Staat her so läuft, diese Grundannahme, Männer Täter, Frauen Opfer. Ja, und die Berichterstattung, wenn es dann halt, es gibt ja auch oft genug irgendwelche, ich sage jetzt mal Konstellation Lehrerinnen und Schüler beispielsweise, ja, und wie darüber berichtet wird, haben wir ja hier auch schon mal besprochen, ja, da wird quasi so darüber berichtet, ja, da geht es nicht um Vergewaltigung, da geht es um Verführung, ja, und dann werden irgendwelche sexy Bikini-Bilder von der Lehrerin irgendwie gezeigt, um zu sagen, ja, ich meine, worüber beschwert sich der Junge überhaupt, ne, so nach dem Motto. So wird darüber berichtet. Ja, mich würde mal interessieren, wie das wäre, wenn andersrum darüber berichtet wird, so nach dem Motto, ja, worüber beschwert sich die Frau denn überhaupt? Nicht, dass ich das sagen will, nur wenn darüber so berichtet wäre, ich glaube, das würde undenkbar. Ein bisschen schlecht aufstoßen. Das ist undenkbar, dass darüber so berichtet wird. Deswegen hat Sibel Schick ein Gedicht mit dem Titel Männer sind Arschlöcher veröffentlicht. Und so. Deswegen hat die das gemacht, ja. Aus diesen guten Gründen, so ein Schwachsinn. Also hier nochmal zum Thema The Left Can't Meme, dass sie den Kopf da so reingeschoppt hat, sehr unvorteilhaft. Ja. Ein Gedicht mit dem Titel Männer sind Arschlöcher veröffentlicht. Und so die ganze Debatte um Männer-Trash angestoßen. Und wie reagieren Männer darauf? Aber was ist denn... Ja, was machen die Untermenschen, ne? Mit den guten Männern? Ist ja doch nicht alles gleich Vergewaltiger, diese Verallgemeinerung. Unfair. Danke. Liebe gute Männer, ihr seid Teil des Problems, denn ihr... Wow. Ja. Du bist Teil des Problems. Du bist immer Teil des Problems. Das ist strukturell. Egal wer du bist, was du machst, du hast Schuld. Du hast Schuld. Du hast Schuld. Bitte spende an mich. Bitte gib mir Geld. Bitte gib mir Einfluss. Das ist alles, was die Leute machen. Ja, das ist Journalismus vor allem. Das ist heutzutage, ne? Hier mit diesem ganzen beschissenen Dreck, was wir uns hier seit Jahren anhören müssen. Hate Speech, keine Ahnung wie was, Verschwörungstheorien, überall Rechtsruck, alles furchtbar, alle Leute reden und oh mein Gott, die ganze Gesellschaft geht unter, weil die Leute im Internet irgendwelchen Kack sagen können. Und dann drehen wir uns um und machen sowas da und das ist dann Journalismus. Ihr seid Teil der Struktur. Na, also... Am Arsch, ey. Also der und profitiert Typ, der deshalb auch von der Gesellschaft. Entschuldigung. Der Typ, der da gerade links ins Bild reingekommen ist, Male Feminist, ich will nicht wissen, wie lange es dauert, bis, ja, ne, reset the clock, muss ich mehr sagen. Ja, aber das wäre dann auch nur wieder so ein Punkt, was sie sich dann wieder draufschreiben können, von wegen so, ja, haben wir doch schon immer gewusst. Alles Arschlöcher. Gesellschaft, in der Frauen benachteiligt werden. Das hat Sibel schon in ihrem Gedicht genau so gesagt. Du fühlst dich jetzt schon wieder ungerecht behandelt und siehst es alles nicht so? Dann gönn dir jetzt... Ja, das waren die Männertränen, die man trinken soll, wahrscheinlich da gerade eben. Ja, aber da ist auch eine ganze Menge, wie soll ich sagen, Wie glücklich. Ja, da ist dann auch eine ganze Menge, da ist dann einfach eine ganze Menge Clickbait drin, sozusagen. Ja, also ja. Outrage-Kram, ne, dass die Leute dann, dass sich das halt angucken. Ja, eben. Und wie viel von dem Rechtsruck ist Clickbait? So. Ja, das sicherlich. Dann auch. Unser Gedanke. Ja. Ja, klar, da gibt es natürlich diesen ganzen Kram auch. Ja, also ja das kommt halt auch davon, wenn die Medien immer mehr Event-Charakter haben müssen und so ein ja, Scheiß. Erlebnis, ja. Geschichten erzählen. Ich erinnere mich dann nur, das hatten wir auch vor Jahren, genau. Ich weiß gar nicht, als wir noch wenig Zuschauer hatten und so, hatten wir irgendwann mal so eine Stellenanzeige von der Taz bei uns, wo das Original so drin stand, so, du kannst gut Geschichten erzählen, dann komm zur Taz. Ja, ja. Geschichten erzählen, das ist auch, was die machen, Märchenstunde und ja, zum Recherchieren nehmen wir das kostet Geld, ne? Oder die losschicken. Bias da ausspielen, ja, oder vor allen Dingen auch, ja, Leute zu haben, die sich den ganzen Tag Gedanken darüber machen, so, was glaube ich eigentlich alles, stimmt das überhaupt, kann ich mir das überhaupt, kann ich mein Weltbild überhaupt richtig rechtfertigen oder so, solche Leute brauchen sie da ja nicht, sondern sie brauchen Leute, die Geschichten erzählen können, nach dem politischen Bias. Diese Reaktion von Männern auf Twitter. Ja, das. Hey, wir haben die vier schlimmsten Beispiele rausgesucht, die wir finden konnten. Ja, das wäre auch. Am besten natürlich auch noch mit, ohne irgendwie, dass man das nachprüfen kann, wer das geschrieben hat. Und außerdem dieses ganze Vergewaltigungsding, das ist ja auch schon so ein ewiges Klischee, da möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass. Das ist noch ein Puppen. Dass ich das im Leben niemandem irgendwie wünschen würde, so ein Kram, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin absolut der Meinung, diese ganzen Verrückten mit ihrem Quatsch, dass sie irgendwie meinen, die Männer wären alle so schlimm oder so. Das Einzige, was ich denen wünsche, ist, dass sie das kriegen, was sie möchten und sich die Leute wirklich alle meilenweit, soweit es nur geht, von diesen Idioten fernhalten. Leider ist das natürlich nicht so. Leider ist es natürlich so, dass es genug Dumme gibt, die sich an solche Leute da irgendwie, die trotzdem noch toll finden oder so. Das wäre es auf jeden Fall, dass diese Hanis bekommen, was sie wollen und sich die Leute einfach alle von ihnen fernhalten, dass sie sie nicht mehr nerven und dann können sie mal gucken, wie glücklich sie dann sind mit ihrem super tollen Leben ohne Männer, diese Idioten. Aus dem Chat vom Psychodad kommt gerade der Zuruf, dass er trinken Samen ist übrigens von Nils Ruf. Ich glaube, das mit dem Trash und den Fzen ist, glaube ich, auch Nils Ruf. Also, okay. Der hat sich da auch voll drauf gestürzt. Aber das ist doch, ich meine, das ist halt auch genauso ein Narzisst, nur von der anderen Seite. Ich meine. Ja. Ja, ich meine, das ist halt eben auch so, da wird ja erst gemolken, was man da, ne, oder gesät, geerntet, was man gesät hat, auch mit diesem Kram. Ja, eben. Man weiß ja, dass mindestens 1% Idioten dabei sein werden. Also wenn man so ein Männer-Trash-Ding raushaut, hat man hinterher auch die, weiß man, dass man die Trümpfe in der Hand haben wird, wenn es um Harassment geht. War bei Gamer geht ja auch. Was dann. Außer Abfall würde diese Tweets besser beschreiben? Ja, die Tweets. Aber da war ja der Hashtag heißt ja nicht irgendwie Leute, die was Doofes auf Twitter posten, sind Trash, sondern Men are Trash. Uschi. Ja, und das ist ihr männlicher Kollege, der Jo Stohwasser. Der schreibt halt, warum er Abfall ist. Und ich könnte einfach mal, am Ende fragt er dann halt, ja, Verallgemeinerungen sind gefährlich. Was wäre, wenn wir sagen, Women are Trash, Muslims are Trash? Oder gerne auch sowas wie, 1933 wurde auch verallgemeinert über eine Gruppe gesprochen. Ja, lass mich raten, er kommt dazu, dass das ja jetzt eine Struktur ist, die man definitiv nachweisen kann, weil wir haben Soziologie oder Soziopathie oder wie auch immer sich dieses Studienfach nennt. Wo das irgendwie erforscht wird, dass es wirklich so ist, dass die scheiße sind, weil wir ja auch 1933 keine Leute an Universitäten hatten, die das studiert haben, dass die Juden alle scheiße sind oder so. Das Lustige ist, 1933, also die Bilder von der Bücherverbrennung, die kamen von den Unis, da haben die Studenten die neue Ideologie so in den Arm genommen, dass sie angefangen haben, die zu verbrennen und generell absetzen. Sowjetischer oder ein faschistischer Umschwung ist in der Politik. Am ehesten kann man Leute rekrutieren für diese beiden Strömungen an der Universität. Also immer schön auf die Uni gucken, was da so passiert. Das ist immer ganz interessant. Es ist doch ein Unterschied, ob ich Gruppen pauschal beurteile, die von Diskriminierung betroffen sind, wie zum Beispiel Frauen oder Muslime, oder ob ich eine Gruppe pauschal beurteile, die das ganze System für sich optimiert hat und nicht von Diskriminierung betroffen ist, wie Männer. Das ganze System für sich optimiert hat. Ja. Bei Ersteren sind die Verallgemeinerungen und Pauschalurteile tatsächlich gefährlich, weil sie Ressentiments schüren können und Diskriminierung verschlimmern können. Aber, liebe Mitmänners, sick, mal ganz im Ernst, das kann uns in diesem Land nicht passieren. Und eigentlich auch sonst wo nicht. Da können noch so viele Pauschalurteile über Männer gefällt werden, wir halten doch die Zügel alle in der Hand. Für uns entsteht überhaupt keine Gefahr durch Verallgemeinerungen. Wer soll denn zu einem Fackelmarsch gegen Männer aufrufen? Oder zur Gewalt gegen Männer? Das sind so Dinge, die machen sonst gegen andere Gruppen, hauptsächlich Männer. Deswegen sind Vergleiche mit jeglichen anderen Gruppen und mit Pauschalurteilen über diese Gruppen unzulässig. Aha. Was für ein Fatzke, was glaubt der, was er da erklären kann? Wie man da was erklären? Also, das Lustige ist, das Lustige ist halt, auf dem Rücken von so scheiß Hashtags wird dann halt auch mal wieder ein Gesetz verabschiedet im Bundestag, wo die ganze feministische Lobby die ganze Zeit dafür Druck macht. Deswegen finde ich das alles immer so, was können denn die Frauen schon? Und wir haben ja keine Fackelmärsche. Nee, scheiß Gesetze reichen und die pusht das seit Jahren. Deswegen habt ihr ja Verbände mit Leuten in allen Parteien. Deswegen habt ihr Leute in den Zeitungen. Deswegen habt ihr Leute in den Unis. Also, sorry, keine Macht, fickt euch. Das habt ihr nicht. Ihr habt Macht. Und dieser Hashtag ist halt eine Demonstration, wo man jetzt nicht direkt Gesetz gepusht hat, aber schon so ein bisschen so, alle schreiben jetzt wieder so, gezeigt hat, ne, wie so ein Narrativ komplett unwidersprochen dann da irgendwie durchgeht oder so. Oder hat da ein Journalist irgendwie mal gesagt, dass das vollkommener Humbug ist, was sie da schreiben? Aus diesem Lager. Hat sich da das einer mal irgendwie... Bitte. Also... ist ja nicht passiert. Und ja, was Ewe gerade gesagt hat, ist absolut richtig. Also wir können so viel, ich meine, wir gucken uns das ja jetzt hier seit Jahren an mit den entsprechenden Debatten aus dem Bundestag und so. Und das kann mir kein Mensch erzählen, dass es irgendwie strukturell bla bla bla, und das ist halt eben auch so das Ding, wenn du die Leute fragst, wo die Strukturen herkommen, das, was sie dann sagen, ist ja im Bundestag, da sitzen ja mehr Leute in diesen Männern. So. Und so solche Erklärungen kriegt man dann da. So nach dem Motto, ja, denk doch mal nach, ist doch klar, dass die da mehr machen. Aber das ist eben nicht so, es ist nicht der Fall. Und das ist ja genau wieder das Ding. Du hast hier schon Leute, die irgendwie selber irgendwie sagen, so, ja, ich bin ein Mann, aber ja, das stimmt schon alles irgendwie. Und so einen verrückten Humbug. Und genauso hast du halt eben auch genug andere Leute, die diesen ganzen Kram gefressen haben. Und im Endeffekt, Politik für Männer macht kaum jemand. Das ist total anrüchig. Und es gibt bei Weitem nicht so eine Lobby dafür. Und ja, ich meine, und was sie ja auch nicht sehen ist, wo sie ja hingucken können, ist nach oben. Ne? Sie sehen ja den Männerüberschuss, den sie oben haben in der Gesellschaft. Aber was sie ja auch nie sehen, ist den Männerüberschuss, den wir haben unten in der Gesellschaft. Den sehen sie ja wiederum auch überhaupt gar nicht. Da gehen sie ja nicht hin und sagen sich so, ja, hier. Und das ist, die Leute sind Abfall, aber in dem Sinne halt eben, dass sie genauso gut keinen Wert, keine Würde besitzen für solche Heinis hier, die solche Artikel hier irgendwie schreiben. Weil das ist ja so, als würden die überhaupt gar nicht existieren oder nur als Ärgernis oder so, oder einen Catcalled oder was weiß ich nie was. Also. Ist Zeit, dass wir Männer nicht immer mit Vorsprung ins Rennen gehen. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Denn wir müssen uns Gedanken über die Privilegien machen, die wir nur durch das Mannsein bekommen. Ich gebe jetzt mal keine Beispiele. Das ist eure Hausaufgabe. Ja, vor allem das ist auch immer mein Lieblingsbeispiel sowieso, diese Metapher mit dem Wettrennen, die nehme ich so gerne, um den Leuten halt eben zu zeigen, wie dieses heutige progressive Denken halt eben ist. Das ist halt so, wie als würde man sich nur den Zielanlauf angucken von 100-Meter-Rennen oder so und sagen so, ja, hier, guck mal, der eine ist ja schneller ins Ziel gekommen. Und darauf schließen, dass halt eben die anderen festgehalten werden müssen oder so, dass der eine früher loslaufen durfte oder so, weil alle Menschen gleich sind und es überhaupt keine Unterschiede gibt und so weiter und so fort und alles ist nur Diskriminierung und so ein Kram. Also ich finde auch ein bisschen erstaunlich, dass es so gut klappt, Wenn die irgendwelche Gesetze erlassen, jetzt zum Beispiel Thema häusliche Gewalt, und dann werden die, also dann ruft man wegen einem Typ bei der Polizei an, dann kommen die vorbei und nehmen ihn mit. Nicht nur das, sondern es sind ja auch häufig irgendwie Männer, die das dann durchführen. Haben wir alle keine Ahnung oder so? Oder? Ja, es ist ja einfach so, Kultur, ne? Dass es eben so gemacht wird, sozusagen. Ne? Ja, die kriegen das ja so beigebracht. Also, ja. Das ist Zuschauer, ja Struktur, Oscar Wilde-Fan. Ja, okay, das auch noch. Hm. Unser ja. Zuschauer Oscar Wilde-Fan weist auch darauf hin, dass es halt komisch ist. Ne? Sibel sagt, rechte Trolle haben den Hashtag erfunden, und auf der anderen Seite kommt dann hier Mr. Betamel um die Ecke und sagt, ja, we are trash. Ist der dann auch recht? Die rechten Trollen haben recht, ja. Ja. Ja, weil. Ja, genug davon. Genug davon. Ich kann Sommerpause oder sowas. Ja, genau, aber das führt natürlich zu nichts, ne? Dieses ganze drauf rumhacken, wie kacke Männer sind oder so, das führt natürlich überhaupt zu nichts. Ne? So, Beweisstück A. Dass man hier irgendwie auf die Idee alleine kommt, dass man das, was irgendjemand zu sagen hat, darauf bemisst, irgendwie, wie viele andere Leute irgendwelchen anderen Kram irgendwie von sich gegeben haben und was die in der Hose haben, ist sowas von wahnsinnig. Also. Das sind sich eine Beine, das finde ich auch immer so. Was hat das damit zu tun? So? Ja. Aber das beruht halt auch wieder genau auf dieser Denke, dass sie irgendwie meinen, so ja, wenn sich da keine Frau äußert, dann kann es ja nicht daran liegen, dass sie irgendwie vielleicht nichts zu sagen hat oder sich nur ihren Teil denkt oder so. Und es gibt ja auch nicht noch 50 Männer, die sich auch nur ihren Teil denken und sich dazu einfach nicht melden oder so oder keine Ahnung, Vorbehalte haben oder so, die gibt es ja alle nicht, weil wie ich ja immer wieder von Frauen gerade im politischen Bereich höre, die Männer trauen sich ja einfach alles, so die trauen sich ja einfach, die machen ja einfach alles und ja, und die Strukturen und bla bla und tralala und keine Ahnung wie was und deswegen muss man dann irgendwie eingreifen und irgendwie top down irgendwie dann verfügen, dass wir jetzt quasi dann die Männer irgendwie durch die Frauen überreden müssen oder so, dass sie auch nochmal irgendwelchen Humbug von sich geben oder so, damit sie dann auch nochmal was sagen dürfen oder was weiß ich nicht, was man sich davon verspricht. So ein Schwachsinn. Ja, genau, irgendwie. Damit machen sie nicht irgendwie mehr kaputt als irgendwie Heile oder so, also mit solchen Regeln, wie sie hier stehen, ne? Debatte beenden. Das Beste an der ganzen Sache finde ich, wenn du mal runterscrollst auf 20%, das erklärt sich dann, denke ich mal, von selber. Und zwar Teil dieser ganzen Regelung ist, dass es den Leuten halt freigestellt wird, ob sie sich selber als Mann oder Frau identifizieren. Ja. Wow. Dass er den Rednern freistellt, welches Geschlecht sie sein wollen. Bisschen weiter hoch. Zwei Zeilen. Du hast eine komplizierte Sache immer unnötig. Ja, aber das macht doch auch gar keinen Sinn. Damit wird niemand am Reden gehindert. Er muss nur so tun, als ob er eine Frau ist. Das ist natürlich echte Gleichberechtigung. Da habt ihr ja noch mal wirklich. Am Ende sind 30 Leute über, die noch was zu sagen hätten, aber wird abgebrochen, weil keine Frau mehr dabei war. Dann ja, aber die können doch alle sagen, der ist auch und besprechen das Thema für sich und finden was Schönes raus oder so. So stelle ich mir das vor. Die haben noch nicht plötzlich auf Interesse daran zu haben, sich auszutauschen. Auf Twitter hat aber jemand darauf hingewiesen, dass die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl zu diesem Studentenparlament, von dem hier die Rede ist, bei 8,7% gelegen hat. Also ungefähr so wichtig ist der Mist. Ja, das erinnert mich irgendwie an den Spruch, man soll zur Wahl gehen, weil die Extremisten wählen immer. Ja, das stimmt. Und dann gehst du immer zur Wahl und dann bist du Extremist. Ruckzuck. Kommst du mit den anderen in den Sack? Ja. Tja, da liegt die Frage nahe, was ist man dann, wenn man ein Wahlhelfer ist? Oh mein Gott. Da ist man lupenreiner Demokrat, was sonst? Free Willy. Ja, das hier ist ein Rückblick auf eine Veranstaltung der Uni Siegen und ich glaube, wir hatten lustigerweise den Vorausblick auf den Veranstaltung der Uni Siegen ja auch im Programm. Deswegen habe ich es einfach eigentlich reingenommen. Wir können mal, du kannst das Foto mal ein bisschen reinscrollen da unten. Also Unterhaltung war auf jeden Fall geboten. Ja? Drag Performance Kings of Pop auch von ihren Studiengebühren ist da aufgetreten. Nice. Und hat Stereotype der Männlichkeit getanzt. Super Mario. Menschen dort. Und halt allein diese ganzen Organisationen und Namen halt hier. Mitglied der DGTI des Bundesverbandes Transsternchen und Vorstandsmitglied des Anders Room. Siegen, Anders Room. Okay. Anhand, Gebhardt skizzierte anhand der beiden Publikationen Die potente Frau von Svenja Flasspöhler und Untenrum frei von Margarete Stokowski zwei konträre Positionen im Feminismus. Dabei Stokowski, Vertreterin des essentiellen Feminismus, tritt zwar für die Gleichwertigkeit der Geschlechter ein, fragt aber dezidiert nach der Rolle der weiblichen Qualitäten. Bruchlinie zwischen Befreierinnen und Bewahrerinnen. Und heute noch stehen sich diese Positionen gegenüber. Und natürlich war Anne Wizorek da, hat gesprochen. Es haben diverse Forscher zum Thema Antifeminismus und Antigenderismus gesprochen. Das Forschungsprojekt Krise der Genderverhältnisse, Reverse Krise der Genderverhältnisse, finde ich auch sehr geil, weil Reverse ist groß, also Caps geschrieben. Und dann die Buchstaben, die Reverse irgendwie ausmachen, sind dann auch wieder groß geschrieben. Das ist doch, glaube ich, ein Staatsprojekt wieder. Da ging es doch darum, irgendwie den Antifeminismus auszuforschen oder so. War das nicht das Reverse? Genau. Ja, auf jeden Fall ist da viel Geld verbrannt worden und Leute haben sich 3 Tage getroffen. Nice. Spaß gehabt mit den Kings of Pop und dem Gender-Theater. Ja. Und also ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen an YMCA von den Winnetou. Da hatten die einen Bauarbeiter, einen Polizisten, Indianer und was noch. Das sind ja auch alles männliche Stereotype. Ist das jetzt auch nicht mehr korrekt? Ich weiß nicht, der eine hatte ja auch so ein Indianer-Ding an. War der auch Indianer? Genau, das ist ja Cultural Appropriation. War der Müllmann auch wirklich ein Müllmann? Genau, ein Müllmann war auch noch dabei. Oh, toxische Maskulinität. Nee, der Müllmann war nur da, ich habe die mal live gesehen, Village People, als Vorband von den Ärzten. Und am Ende standen irgendwie noch ein Müllmann, ein Polizist und ein Koch auf der Bühne mit denen. Aber bei Müllmann und Männer. Moment mal, Village People waren die Vorgruppe zu den Ärzten? Ja, in Berlin. Wow. In der Wuhlheide. Das war sehr lustig, das Konzert. Ich hatte 30 Grad Fieber und wollte aber unbedingt dahin. Ja, so viel zu der Gender-Tagung in Siegen. Ich will auch einen coolen Vereinsnamen für uns. Weltraumaffen, also wir müssen auch sowas Cooles wie Anders Room hinkriegen. Oder for Space. Die Weltraum-Waldvereinigung e.V. Ja, die neuen deutschen Medienmacher, ich glaube, sie sind confirmed als Weltraumaffen-Zuschauer. Okay. Grüße gehen raus. Weil, was sie hier auf jeden Fall verlinkt haben, das sieht man jetzt hier gerade nicht, ist genau diese Quelle, die wir letzte Woche hier eingeblendet hatten zum Thema Gender Studies in Ungarn. Und ja, sie behaupten, dass die Rechten sich da das feiern, dass es da keine Gender Studies vom Staat gefördert gibt. Ja, tun sie vielleicht auch, ne? Ja, das tun sie vielleicht auch, aber sicherlich nicht nur die. Also dieses Framing hier von der neuen deutschen Medienmacher ist natürlich mal wieder so deren, außerdem ist auch interessant, dass sie sich überhaupt damit beschäftigen. Ich meine, warum ist dieses Gender-Ding, was für die neuen deutschen Medien machen, könnte man sich normalerweise fragen. Aber wir wissen ja natürlich, dass das intersektionelle Theorie Humbug ist, was die vertreten. Und damit sind sie natürlich mit diesem ganzen Krempel aus der Postmoderne, der muss natürlich auch mal mit rein. Ne? Also man kann ja nicht nur sich um Migranten kümmern, obwohl das der Zweck von dem Kram ist, sondern man muss natürlich auch noch immer den ganzen anderen Kram auch 100% auf Parteilinie sein, ansonsten macht das ja keinen Sinn. Intersektional ist intersektional. Das war von Abel. Studie Nummer 926, warum Geschlechtsunterschiede real sind. Ja, schaut es euch in den Quellen an. Also ich weiß nicht, irgendwann mache ich mir mal die Arbeit und nehme die ganzen Studien, die wir haben, zu Geschlechtsunterschieden und pack die mal zu einem Sonderstream zusammen, aber ja, hier mal wieder eine Studie. Peer-reviewed? Frau Schutzbach kennen wir ja inzwischen auch schon so ein bisschen. Die ist so das Schweizer Äquivalent zu unseren Damen mit Vaterschaftskomplex. Die Täter sind nicht gefasst, nichts ist gewiss, aber man lauert darauf, uns den Vorfällen in Genf ein kleines CH-Köln zu machen. Also es geht darum, dass fünf Frauen sind, glaube ich, angegriffen worden und ziemlich übel zusammengeschlagen worden, eine krankenhausreif oder Koma sogar, ziemlich bittere Geschichte. Und ja, und hier geht es halt der Frau Schutzbach darum, bevor also die, oder fangen wir oben an, ich plädiere für mediale Verantwortung, nicht nur in diesem Genfer Fall, bei dem ohnehin noch so vieles unklar ist, sondern überhaupt im Umgang mit dem Thema Gewalt, Migration, Geschlecht. Ja. Bevor also die Brandstifter-Berichterstattung losgeht, man trägt eine Verantwortung, wen man zu Wort kommen lässt, welche ExpertInnen man befragt und welche man weglässt. Man trägt eine Verantwortung für Framings, für Schwerpunktsetzung, dafür, ob Verhandlungen von Themen Brandstiftung nach sich zieht oder eine Sachebene möglich bleibt. Es steht allen Medien frei, sich in dieser aktuellen Debatte und in Zukunft auf seriöse Forschung zu beziehen. Und dann, wenn du mal runterscrollst, kommt dann die seriöse Forschung, die sie so verlinkt. Und das ist halt dann eher auch wieder so eine Collage aus den Sachen, die uns schon seit Jahren begleiten, wie diesem unsäglichen EU-Bericht zur Gewalt. EU-Studie zur Gewalt gegen Frauen, Handbuch sexualisierte Gewalt, da weiß man am Titel schon, wo es herkommt. Also es sind alles Frauen gegen Gewalt e.V., also es sind alles NGO, alles einseitige Sachen, die sie hier verlinkt. Und sie, also ich weiß nicht, für mich klingt das halt eine Aufforderung zu den Medien, für die Medien halt Sachen wegzulassen. Oder nicht zu berichten oder halt vielleicht nicht den kritischen Experten einzuladen, sondern lieber den, der Erfahrung in Flüchtlingsaktivismus hat und so. Und das halte ich für bedenklich, wenn Leute sowas fordern. Ja, und hier wird auch wieder dieses komische Argument benutzt, ja, die Anzeigebereitschaft gegenüber Ausländern ist höher als gegenüber irgendwem anders. An der Stelle kann ich nur sagen, ja, immer zur Polizei gehen, wenn was passiert, egal wer es gemacht hat. Ja, dann hat man das Problem nicht. Ich halte das auch für ein Gerücht, muss ich sagen. Dieses Argument. Ja, das war es eigentlich dazu. In actions speak louder than words. Foucault, governmentality and the social construction of rape in the policing landscape. And yeah, it also argued that male rape is culturally constructed as deviant and placed alongside other forms of discourse personified as deviant, such as queerness and mental health among the police. As a consequence, male rape is symbolizing abnormality, for it disrupts some officers' constructions and discourses on what sexual violence actually entails. Ich finde das klasse, dass man, ja, in Foucault redet man ja viel von Struktur und wie, ja, der Mensch erschaffen wird über die Strukturen um einen herum. Und hier in dieser Arbeit argumentiert man jetzt, dass es der Polizei abnormal vorkommt, wenn Menschen vergewaltigt werden. Und während andere Menschen tatsächlich versuchen, Verbrechen zu bekämpfen, sich zu überlegen, wie man Verbrechensraten senken kann, wie man vor Ort ist und versucht, den Leuten beizubringen, wie sie danach schauen können, dass weniger Verbrechen begangen werden, hast du hier Leute, die einfach nur irgendein Gibberish, also wirklich Kacke schreiben und die dafür auch noch veröffentlicht werden. Also in ordentlichen, in Anführungszeichen, akademischen Journalen, Victims and Offenders, in International Journal of Evidence-Based Research, Policy and Practice. Ja, manche Leute versuchen sich zu überlegen, wie man weniger Verbrechen in die Welt schafft und hier schreibt irgendjemand poststrukturalistischen Nonsens. Gratulation. Ja, das ist nochmal. Regisseur, nächste Etappe im Fall Dieter Wedel. Ah, gibt's News? Ja, das ist einfach nochmal so ein Ding, um zu zeigen, man lässt die Sachen da nicht aus den Augen. Diese Woche hat Sat.1 die Untersuchungen beendet, die es da gab zu der Anstellungszeit von dem Herrn Wedel bei Sat.1. Und das hat keine Anhaltspunkte ergeben im Sinne von Belästigung, Missbrauch, Ähnlichem. Also das ist ja jetzt nicht die erste Untersuchung, die so ausgeht. Und schon ganz schön krass, finde ich. Das nimmt langsam, also wenn die am Ende nichts in der Hand haben gegen ihn, ist diese mediale Hinrichtung, die der Herr Wedel bekommen hat, schon ja, fast einzigartig, könnte man sagen, wenn es den Herrn Kachelmann nicht gäbe. Ja, imagine my shock. Ja, vor allem, wenn er so eine Dokumentation über St. Pauli gedreht hat. Ja, das gefällt. Ja, ich meine, wie soll man eine politisch korrekte Dokumentation über St. Pauli drehen? Hm? Ja, das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Also ich meine, bei dem Artikel auch gelesen, zumindest beim SWR hätten sie irgendwie zwei Fälle gefunden oder so. Also im SWR war nicht ganz, da war nicht ganz sauber oder so. War wohl bekannt. Okay. Aber ob das Vergewaltigungen waren oder ja, schlechte Behandlungen, das stand jetzt auch nicht genau drin, meine ich. Die Zeit hatte ihre Vorwürfe unter anderem auf Akten aus dem SR-Archiv zu der Wedel-Serie, bla bla bla bla. Laut SR waren die Anschuldigungen zweier Schauspielerinnen der Serie gegen den Regisseur, den damaligen Verantwortlichen, bekannt. Ob sich Wedel möglicherweise strafbar gemacht hat, prüft zurzeit die Staatsanwaltschaft München 1. Aber aus den 80er Jahren, wie lange braucht sowas, bis es verjährt? Nun, wenn es in den 80er Jahren war, ja gut, ich meine, Verjährungsfrist ist immer, beginnt ja immer bei Bekanntwerden der Straftat, bla bla bla. Ja, aber wenn die doch dann. Ich meine, allein auf dem sozialen Niveau ist es ja egal. Das haben wir ja schon festgestellt. Ist doch egal, ob es 20, 30 oder 40 Jahre her ist. Ne? Denken wir an Donald Trump. Ist doch egal, ob es 10 Jahre, 20 Jahre her ist. Kann man immer wieder herauskramen. Immer aktuell. Also. Vergewaltigung bzw. Nötigung wären 20 Jahre. Deutsch, aber nicht deutsch genug. Ja, das MeToo-Ding läuft immer noch irgendwie. Ich weiß gar nicht, hier war auch wieder so ein Zitat drin, wo ich dachte, das kann doch echt alles nicht wahr sein. Ich muss gerade noch mal schauen. Na komm schon. Ja, gut, die ganze Özil-Debatte mit der Türkei und der deutschen Nationalmannschaft und so, das sollte ja allgemein geläufig sein. Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, aber es ist ja halt eine Sache in der Türkei, wenn internationale Sportstars sich zu Erdogan bekennen, dass sie dann ja privilegiert wirtschaftliche Unternehmen in der Türkei aufziehen können. Ja, die vom Staat dann auch noch gefördert werden. Ich weiß nicht, ob der Aspekt mal genannt wurde. Das würde vielleicht auch eine Rolle spielen, warum der Özil sich so produziert in der Öffentlichkeit. Ja. Hier sind halt auch so wieder so diese typischen Sachen. Es gibt Rassismus in Deutschland, das wissen wir alle. Alle, die Migranten sind, wissen, dass es eine Form von unterschwelligem Alltagsrassismus und von schwerem, fiesen Rassismus gibt. Ich erlebe Rassismus jeden Tag. Da reicht ein Blick auf meine Facebook- und Twitter-Profile. Und jetzt redet man endlich mal darüber. Die Leute berichten über ihre Erfahrungen und müssen sich dann so Sachen anhören wie, das habt ihr euch doch alle ausgedacht. Das finde ich hart. Unsere Politik hat überhaupt nicht dafür gesorgt, dass es weniger Rassismus bei uns in Deutschland gibt. Die CSU als eine der Regierungsparteien sorgt jeden Tag mehr dafür, dass Leute enthemmt ihren Rassismus rausschreien können. Die CSU? Ja. Nicht die AfD? Das ist ja mal was Neues. Ja, ja. Oder? Wir müssen nicht über die Leute reden, die wissen, dass sie Rassisten sind. Aber die, die ihre Kommentare nicht bewusst gemacht haben, sollten jetzt vielleicht merken, wie verletzend und prägend sie sind. Das ist immer ganz lustig, dieses unbewusste, nicht bewusst, strukturell, du weißt nicht, dass du es tust, du hast es aber getan. Immer ganz lustig, wie man versucht, die Mehrheitsgesellschaft zu ruinieren mit so einer Rhetorik. Ja, ein Fragment zur MeToo-Debatte. Das war der letzte Artikel von Margret Stokowski. Und der ist eigentlich in seiner Gänze witzig, weil er so bescheuert ist mal wieder. Sie redet ja über diese beiden MeToo-Sachen und kommt über Höchstchen auf Stöckchen dazu. Ja, dass sie dann unter anderem so fragt, ob es denn nicht auch möglich wäre, weiße Frauen, die privilegiert sind, trotzdem sexistisch zu beleidigen und so weiter. Er lässt dann aber die Männer raus und so. Also es ist absolut gut zu lesen. Vielleicht können wir ein paar durchgehen oder so, wenn ihr wollt. Eine gebildete weiße Frau darf sich auch beschweren, heißt es jetzt im Schrifttitel. Wer darf bei Twitter über sein Leid klagen? Der Vorwurf bei MeToo und MeToo handelt es sich um Luxusprobleme privilegierter Mediennutzer. Ist absurd. Ja, finde ich nicht unbedingt absurd, weil bei Twitter sind jetzt vielleicht nicht unbedingt privilegierte Mediennutzer nur unterwegs, aber schon irgendwie so eine journalistische Blase auch. Ja, ich finde es auch vor allen Dingen lustig halt eben, dass das in ihrem Interesse als privilegierte weiße Frau ist, sich da irgendwie jetzt nicht nach hinten zu stellen. Und Wunder, oh Wunder, ist es auch ihre Meinung, dass das natürlich trotzdem sein sollte. Ach ja. Ja, sie darf. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht weiter reingehen. Oder ist da noch irgendwas besonders Lustiges jetzt, was man noch erwähnen muss an dem Ding? Ansonsten. Nee, weiß ich jetzt nicht genau. Nee, eine, es waren zwei ganz gute. Der eine war das mit der Hautfarbe. Weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht erzähle ich später noch, wenn ich drauf komme. Oder ich gucke mal nach. Das ist nicht so wichtig, finde ich auch. Hast du schon recht. Ja. Ja, das hier ist mir vor die Füße gefallen. Man sieht am Datum, dass das schon älter ist. Und ich habe mir letzte Woche, als wir nach dem Stream noch ein bisschen irgendwie gequatscht haben, den Spaß gemacht, den Jungs mal einen Absatz davon vorzulesen. Der Gag geht jetzt nicht mehr, weil ihr alle seht, wer den Artikel geschrieben hat. Aber ich war doch relativ baff, muss ich sagen. Und ich glaube, Abel und Chris auch, oder? Ja, ich war ziemlich baff. Ich war Großvater, hat sie das geschrieben lassen? Wer weiß. Sie schreibt, die Identitären haben eine rassistische Agenda. Doch ist Identität nicht nur ein rechter Kampfbegriff. Menschen oder Gruppen mit anderen Maßstäben zu messen als die eigenen, das gibt es auch in anderen Milieus. Leute, die die Aufklärung als Projekt des weißen Mannes zur Unterdrückung in der postkolonialen Welt ablehnen, gehören auch dazu. In vielen antirassistischen Kreisen ist es verpönt, Demokratie und Freiheitsrechte zu verteidigen. Überhaupt gehört es zum guten Ton, sich einem Pessimismus hinzugeben, der für reale Menschenrechte nur mehr ein zynisches Lächeln übrig hat. Oder schlimmer, wenn im Namen des Kampfes gegen den weißen Imperialismus, natürlich nur des Westlichen, kultureller Respekt vor Barbareien wie der weiblichen Genitalverstümmelung verlangt wird. Die Mischung aus ideologischen Grundsatzkämpfen und den Fragen nach Identität bringt statt Vernunft Ungeheuer hervor. Kulturrelativismus ist, wenn Menschen meinen, dass es den Weißen nicht zustehe, voraufklärerische Praktiken in der Migrationsgesellschaft zu kritisieren, statt zu respektieren. Und dass solche Praktiken eben zur Identität einer Gruppe gehörten. Eine solche Haltung ist nicht respektvoll, sondern rassistisch. Was in aller Welt ist so kompliziert daran, universalistisch zu denken? Die Freiheit in der Demokratie, über die eigene Identität selbst entscheiden zu können und so erwachsen zu werden, wie man es eben vermag, ist der großartige Verdienst der Aufklärung. Vielleicht ist es schwer zu machen, vielleicht ist es deshalb nicht so populär, aber zumindest ist es auch eine einfache Antwort. Also, ich weiß immer noch nicht, wie sie das gemacht hat. Weil das kann man eigentlich, wenn man ihr ihr Leben und Werk kennt, kann man das nicht verstehen. Wie sie sowas Klares schreiben kann, aber am nächsten Tag wieder ins Büro gehen und weitermachen. Das Ding ist ja nun mal schon fast 2 Jahre alt. Ich nehme halt einfach mal an, sie hat am nächsten Tag einfach weitergemacht wie bisher, ohne über ihren Artikel nachzudenken. Ich weiß es nicht so genau. Ach ja, die Victoria, die kennt alle Tricks. Die hat sie gelernt, von der Pike auf. Ne? Die Victoria. Ich glaube auch, dass das so Alibi-mäßig ist. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch zu böse, aber für mich kommt das so Alibi-mäßig rüber. Ja, doch auch beim NetzDG haben sie doch auch kurz davor gesagt, oh nein, das NetzDG schränkt Meinungsfreiheit ein. Zwar machen wir die ganze Zeit Stimmung, damit solche Gesetze durchkommen, aber oh nein, jetzt kommt das Gesetz. Ach Gott, das wollte ich gar nicht. Das ist meine Güte. Wahrscheinlich ist der Text nicht von ihr, sondern der ist von Sibyl Schick geschrieben worden, nachdem ein rassistischer rechter Bot sie irgendwie dazu aufgefordert hat oder so. Ja. Ja, fand ich nur einen interessanten Fund irgendwie, diesen Absatz. Ja, vielleicht für Leute, die das nicht wissen, die Victoria ist ja die Chefin der, ist sie die Chefin? Von der Antonio Amadeo Stiftung, die ja mit sehr viel Bundesgeldern ausgestattet wird. Aus sehr vielen verschiedenen Töpfen. Was erlaube Humboldt-Universität? Verteidigt den Referat. Stoppt die rechtsextreme Verschwörung an der Berliner Humboldt-Universität. Hört sich gefährlich an. Habe ich dann auch mal reingeschaut. Also es geht darum, dass die zuständige Leiterin da den Studenten vorschreiben möchte, dass wenn die sich aktiv im Studentenparlament beteiligen, sie ihre Personalien hinterlegen müssen. Und das geht ja mal gar nicht. Ne? Das ist natürlich eine rechtsradikale Verschwörung, die dieser Barbarowski, den hatten wir auch schon öfter mal hier erwähnt, dieser Professor, der angeblich voll der Nazi ist, weil er halt in seinen Kursen irgendwie halt nicht das sagt, was die SJWs hören wollen. Und man glaubt halt, dass dieser Prof irgendwie zusammen mit anderen Rechten versucht, so an die Rädelsführer der Störaktionen zu kommen, die es da gegen ihn gibt. Also große Verschwörung, James Bond an der Humboldt-Universität. Aber ich denke, sobald die da die harte Quotierung durchhaben, dass Männer eigentlich gar nichts mehr sagen dürfen, dann wird es auch irgendwie funktionieren, da den Rechten. Ruhe, ja. Ja, vielleicht ist das ja sogar ein Segen, ein ungeahnter Segen, dann machen sie sich damit selber mundtot. Um den Barbarowski zu diskreditieren, haben sie auch einen schönen, haben sie dann so, ja, der Daily Stormer liebt Barbarowski und dann halt das, irgendwo haben sie was über ihn geschrieben. Und ja, gilt bei Association, vielen Dank. Ihr seht, diese Studienparlamente haben nicht zu Unrecht 8,7% Wahlbeteiligung. Ja, die digitale Revolution, was wir von Marx lernen können. Eine Veranstaltung, wie man eine gute Stoffpuppe ist. Eine Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die nicht von der FDP ist, liebe Leute bei Twitter. Ja, ich das ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte das schon mal rausgetwittert Anfang der Woche und so viele Leute haben irgendwie angenommen, die Friedrich-Ebert-Stiftung wäre von der FDP. Nee, das ist von der SPD, Leute. Von der SPD, ja. Ja, also der Titel ist allerdings wesentlich interessanter als das, worum es eigentlich geht. Also zum einen habe ich schon mal gar keine Ahnung, was überhaupt das Digital soll, weil wenn man sich die Beschreibung des Ganzen durchliest, kommt das Digital da eigentlich überhaupt nicht mehr drin vor. Es geht nur darum, naja, da ist dieser Marx und jetzt halt eben 150 Jahre Jubiläum und ja, da müssen wir nochmal drüber reden, ob man damit noch was anfangen kann. Und dann gibt es irgendwie so ein Titel von einem von diesen Talks, heißt irgendwie, war das, kein Kapital, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, also ganz so schlimm sind sie dann auch wieder nicht drauf, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, ja, was das Digitalisierungsding da soll und wen es ansprechen soll oder so, das ist wahrscheinlich einfach nur, irgendwer hat sich gedacht, so ja, was ist heute irgendwie ein Reizthema, ja, Digitalisierung, lass doch auch mal was mit Digitalisierung machen. Ja, was könnte man da mal machen? So, naja, es ist auch dieses Marx-Jubiläum. Irgendwie so, machen wir mal digitale Revolution, was wir von Marx lernen können, haben wir mal wieder einen Vorwand, über Marx zu reden. Kein Plan, also sehr, sehr ominös. Und es ist in Uelzen, wenn ich mich richtig erinnere. Also, Ja. Ja, das war ja vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, vielleicht war ja ein Zuschauer da und kann ein bisschen Rückmeldung geben. Dieses kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können, ist allerdings der Buchtitel von dieser Ulrike Herrmann. Ach so, ja. Wie der Vortragstitel war, weiß ich jetzt nicht. Hat die wahrscheinlich nur aus ihrem Buch vorgelesen, weil die halt so viel Professionalismus. Ja, Taz-Wirtschaftsjournalistin, das ist doch mal. Das ist doch mal. Die ist gut, komm mal auf. Die Herrmann ist wirklich, finde ich wirklich gut. Die hat wirklich Ahnung. Die Wirtschaftsjournalistin. Aber war das wirklich schon? Ich dachte, das wäre erst in Zukunft irgendwie. 5. Mai oder so statt hoch. Ja, ja, stimmt, am Donnerstag, okay. Ja, ich denke mal nicht, dass einer von unseren Zuschauern war. Dann kommt, geht hier jemand. Was? Wir haben keine Zuschauer in der Weltmetropole Uelzen. Ich glaube ja nicht, nee, weiß ich nicht. Hier, an dieser Stelle mal der Aufruf an alle Zuschauer. Wenn ihr in eurer Region so eine Veranstaltung seht, die sind ja in der Regel kostenlos, dass man kostenlos hingehen kann. Das ist ja nicht so eine Republika-Sache, wo man hunderte von Euro für eine Karte zahlen muss. Schaut euch das einfach an und schickt uns doch mal einfach nur eure Eindrücke. Vielleicht findet ihr es ja cool oder vielleicht könnt ihr uns ein paar lustige Nuggets geben, die wir in der Sendung verarbeiten können. Genau, und ich bin übrigens darauf aufmerksam geworden, auf dieses ganze Ding, weil ich eine E-Mail bekommen habe von der Friedrich-Ebert-Stiftung, was mich sehr gewundert hat, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich dem nicht zugestimmt habe, dass ich von diesen Leuten E-Mails bekommen möchte. Aber naja, DSGVO, sage ich dann nur. Das Medienimperium der Sozialdemokraten ist groß. Ja. Omlatade Trojan unter deras abtrennende paar Fredagsquellen. Bild Twitter. Ja, das war in Schweden ein Diversity Pride Event und das hat auch eine Kontroverse nach sich gezogen, aber ich wäre dafür einfach mal das Bild auf sich wirken zu lassen. So. Glaubt ihr? Zuhören, wir sehen hier zwei Damen, die eine Dame rechts in so einem Glencheck-Rock, schwarzes Oberteil, die Dame links in einem glänzenden roten Rock und in einem roten Oberteil mit Hammer und Sichel und Stern. Ja, also direkt halt, also ich weiß nicht. Glaubt ihr, dass es auch so ein Pride-Event gab, wo Sänger gesungen haben mit einem Hakenkreuz so vorne auf der Brust? Glaubt ihr, dass es da ein Bild dazu gibt? So? Naja, ich könnte dir vielleicht was von den Sex Pistols, aber die haben auf keinem Pride-Event gespielt. Ja, ich meine, das Lustige ist ja, dass ja der Kommunismus jetzt mit LGBTQ auch nicht unbedingt gut zu sprechen war. Also nie so wirklich. Also das war ein Grund dafür, ein Gulag. Die neue Version wird das doch alles, wird das doch richtig machen. Russland nur mit Schwulen. Weil das war ja gar kein richtiger Kommunismus. Richtiger Kommunismus ist nie versucht worden, Ewe. Jetzt hör mal wieder auf mit deiner verdammten roten Angst hier. Oh, fuck. Jetzt kommt endlich der intersektionale Sozialismus. Der wird's richten. Also die Tussi da links macht mir schon rote Angst. Ja, das hier ist dieses wunderbare Bündnis gegen das niedersächsische Polizeigesetz, mit dem wir uns vielleicht auch nochmal beschäftigen müssen im Detail. Das aber an einem anderen Tag. Auf jeden Fall wollte ich nochmal darauf hinweisen, ja, dass dieses Bündnis ziemlich progressiv ist. Wie man hier an dem ExpertInnen und den Personen, die da so kräuchen und fleuchen, sehen kann. Was ja prinzipiell noch nicht bedeutet, dass die Leute nicht recht haben mit dem, was sie da anprangern oder so, aber was auf jeden Fall für mich schon mal bedeutet, dass die Leute damit scheitern werden mit dem, was sie vorhaben, weil es garantiert sich in Details verliert und das Thema wechseln wird und so weiter und so fort. Wie das immer ist, wenn diese Herrschaften da irgendwie ja ihre Griffe im Spiel haben. So wie zum Beispiel dieser Herr Padelun, das kann man ja vielleicht auch mal wieder erwähnen, das ist glaube ich schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal erwähnt habe. Das ist so ein Typ, von der die in dem Verein Digital Courage ziemlich groß mit dabei ist. Und Verein Digital Courage vergibt ja diese Big Brother Awards für irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, die angeblich oder tatsächlich besonders viel Daten sammeln, Daten, Handel treiben mit Daten von Kunden und so weiter. Und ja, Die gleiche Veranstaltung, die Big Brother Awards rausgibt, richt sich auch über geschlechtergerechte Sprache auf und möchte halt die Sprache ändern, so damit alles besser wird. So. Big Brother Awards, ja. Und dann die Sprache ändern, damit die Menschen besser funktionieren. So. Und wer jetzt den Roman genau, 1984 kennt, der weiß, warum das ein Riesenwiderspruch ist. Aber ja, so sind die Herrschaften halt. Die können das halt gleichzeitig in ihrem Hirn drin haben. Außerdem wundert es mich auch wieder sehr, dass dieser Herr Paddelun auch einen richtig großen Stand hat, sogar bei der FDP. Also ich war da ja vor ein paar Jahren schon mal bei einer Veranstaltung, als ich noch nicht Mitglied in der Partei war, wo der Herr da rumgesessen hat und sich da mit den Leuten unterhalten hat. Zu der Zeit hat er mich auch schon geblockt gehabt bei Twitter, was mir leider erst hinterher aufgefallen ist, sonst hätte ich ihn dazu gerne mal drauf angesprochen. Es war nämlich so eine Art offene Diskussion, wo sich jeder mal hinsetzen konnte, was sagen konnte zu dem Thema. Und da ging es halt auch so um Digitalisierung und so. Und der Typ ist halt einer von den Leuten, wo sich viele halt viel von versprechen, dass der halt so viel Ahnung haben soll irgendwie. Und ja, aber im Endeffekt, also ist er halt vor allen Dingen progressiver halt mit Doppeldenk und Feminismuskram. An dieser Stelle sei hingewiesen, wir haben zu dem Thema auch mal einen Sonderstream gehabt mit dem schönen Namen Bayern Lives Matter. Ist schon ein paar Monate her. Ja gut, aber das war das bayerische, das war das bayerische Polizeigesetz. Nordrhein-Westfalen. Ich denke mal, in Niedersachsen werden die sich auch daran halten, oder? Oder naja, das sind ja schon alles getrennte Sachen. Also in dem Nordrhein-Westfalen-Ding standen ja auch andere Sachen drin und hier geht es jetzt auch wieder um ein paar andere Sachen. Also ja, aber deswegen, die generelle Linie ist doch ähnlich, oder? Insofern, da jetzt, dass Klopper, die du kennst, dieses mit die der drohenden Gefahr oder was das da irgendwie war, das wollen sie ja jetzt überall in jedes, deswegen läuft das ja jetzt gerade rum in allen Bundesländern, diese Sachen mit den Polizeigesetzänderungen. Ja, die Gefährdeeinstufung, dass im Endeffekt ein Richter sagen kann, du bist ein Gefährder und deswegen wirst du halt ohne jegliche Widerspruchssachen erstmal auf, ja, eine gewisse Zeit, bis der Richter wieder sagt, du bist ein Gefährder, einfach eingesperrt. Ja, und die gewissen Zeiten, die sind schon mal unterschiedlich. Und also in Niedersachsen sind sie jetzt irgendwie auf 73 Tage gekommen, wie ich mir letztens habe sagen lassen von jemandem, der in der FDP-Fraktion Niedersachsen für diese Sachen zuständig ist. Und das sei wohl ein Kompromiss gewesen. Also irgendwer hat halt gefordert, irgendwie so und so viel und ein anderer hat gefordert, so und so viel. Also wahrscheinlich einer von der CDU und einer von der SPD, weil das sind ja die beiden Koalitionsparteien in Niedersachsen gerade. Und dann werden sie sich irgendwie auf diese 73 Tage dann runter oder hoch gehandelt haben, je nachdem, als Kompromiss halt eben. Klingt natürlich. Also, dass es alle 73 Tage neu von einem Richter entschieden werden muss, ob du ein Gefährder bist und ob du freigelassen wirst. Das ist die Maximalspanne, wie du jetzt so jemanden halt festhalten kannst, ohne irgendeine Art von Untersuchungshaft oder so, einfach nur auf den blauen Dunst, halt eben 73 Tage maximal betragen soll. Also, das ist ja alles noch nicht beschlossen, aber das ist halt eben der aktuelle Stand von diesen Beratungen wohl gewesen. Mit den 73 Tagen, ja. Und dann kommen da noch so Sachen dazu, wie die allseits beliebten Staatstrojaner, das ist ja schon seit Jahren halt eben ein großes Thema, dass ja irgendwie die Sicherheitsbehörden meinten, man sollte ja irgendwie auf die Computer der Leute draufkommen, sozusagen Durchsuchungen machen von Computern ohne Hausdurchsuchungen. Und ja, das Hauptproblem dabei ist natürlich, wie zum Glück mittlerweile genügend Leute wissen, auch ohne dass der Paddelun es ihnen erzählt, die Tatsache, dass wenn du jetzt in den Computer von Leuten einbrechen möchtest, brauchst du halt irgendwelche Sicherheitslücken in den Computern drin und damit muss quasi diese Lücken offen gelassen werden sozusagen und wer weiß, welche anderen Akteure dann über diese gleichen Lücken dann da reinkommen, die du dir offen halten willst, um halt im Zweifelsfall deinen eigenen Bürger dann auszuspionieren, weil die irgendwelche Sachen geplant haben, was ja gut auch so sein kann, aber auf jeden Fall, also dass sie was planen, was gut so sein kann. Aber auf jeden Fall man sich halt eben damit natürlich dann das Einfallstor für andere Geheimdienste oder Wirtschaftsspionage oder irgendwelche Sachen halt eben dann damit auch offen hält mit diesen Dingen. Und es dann da vielleicht doch besser wäre, wenn man auf den guten alten analogen Weg zurückgreift und halt eben bei Leuten, die man wirklich konkrete Verdachtsfälle hat, dann eine normale Hausdurchsuchung macht und sich diesen ganzen Krempel dann halt eben spart. Ja, das ist hier vom Goethe-Institut, wie Internet-Trolle mit Hasskommentaren gezielt politische Stimmung machen. Erklärt Petterich im Interview und das Bild, was da drunter normalerweise eingeblendet wird, ist von diesem super tollen Dokumentation von Raik Anders mit den Trollbildern. Und mittlerweile ist also auch schon das Goethe-Institut unterstrich weltweit auf den Trichter gekommen, dass man in dieses Horn blasen muss. Also herzlichen Glückwunsch. Die Verbreiter der deutschen Sprache im Ausland, was glaube ich der Zweck von dem Goethe-Institut ist, sind auch auf dem Hate Speech-Trip. Wisst ihr Bescheid? Hier haben wir nochmal die Ewald-Stiftung. Wie umgehen mit Hate Speech? Das erklärt euch, wer auch sonst. Kevin Kühnert ist das, glaube ich. Also der User-Chef. Und Kübra. Und eine Trainerin der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also Experten, sogenannte. Erklären euch das in Duisburg. Also meldet euch mal alle an. In Duisburg. Duisburg müssten wir mal unser Außenteam ansprechen. Da müssten unser Außenteam ansprechen, ja. Aber auf jeden Fall, ja. Friedrich-Ebert-Stiftung. Trainer und Experten wissen Bescheid. Hate Speech, Kübra vor allen Dingen. Ja, und auch der Kühnert, ich meine. Ja, okay. Ich bin mir schon sicher, dass der auch viele Leute dem irgendwelchen Quatsch, also die auch nicht mögen. Aber ja. Trotzdem ist halt eben das, was sie dann daraus politisch dann wieder machen, ist halt eben das Problem dabei. Ne? Also was hat ein Trainer der Amadeo-Antonio-Stiftung mir irgendwie über Bullshit im Internet zu sagen? Was hat der für ein Insight? Das Einzige, was der für ein Insight hat, ist ja strukturell, ja Machterhalt, ja, diesen ganzen progressiven Müll. Das ist quasi heute sowieso hier irgendwie die mal wieder so eine richtig progressive Sendung hier, wie schon lange nicht mehr. Der kann aber doch, der hat doch super Materialien, der Typ von der Amadeo Antonio. Ich glaube, die haben da mehrere Broschüren auch sogar gemacht zu Hate Speech. Also der hat da schon Material, denke ich. Ganz viel, aber bestimmt nichts mit Men are Trash, da hat er bestimmt kein Material. Weil das ist ja moderiert von einer Antisemitin? Was meinen Sie damit? Meinen ja, Sie ich denke mal wahrscheinlich Kübra, ja. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob das begründet ist, aber ein paar von den Sachen, die Leute hier sagen, ist mit Sicherheit begründet. Ja, hier gibt es die guten alten Julia Schramm-Collagen. Finde ich schon. Arbeitet Julia Schramm nicht bei der Amadeo-Antonio-Stiftung? Der Mann ist aber schon ein bisschen hinter der Zeit, so, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Eisberg. Ja, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich finde das gut, dass die Parteien jetzt mehr Geld bekommen. Können die dann in ihre Stiftung stecken. Haben alle was von. Ja, hier dieser Artikel von Telepolis, der hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Und leider war ich nicht in der Lage, mir ihn durchzulesen. Die Zeit war etwas knapp vorm Stream. Aber ja, einstweilige Verfügung. Facebook darf legalen Kommentar weder löschen noch sperren. Ich fand das eine ganz interessante Entwicklung auf der Meinungsfreiheitsfront. Also, boah. Aber ist schon von April, ne? Also, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, dass der Steinhöfel gerade wieder so eine Runde macht und beim Überfliegen ist mir aufgefallen, dass es wohl wieder um die Thematik geht, inwieweit ist Facebook halt ein redaktionell bearbeitetes Medium oder einfach nur eine Plattform, weil es gilt ja die Regel, wenn es nur eine Plattform ist, dann kann Facebook nicht dafür haftbar gemacht werden, was auf der Plattform geschieht, aber wenn es einen redaktionellen Teil gibt, das heißt, Facebook wählt aus, was gezeigt wird und was wird nicht gezeigt, dann müssten die theoretisch auch haftbar gemacht werden, ähnlich wie eine Zeitung. Ja, weil eine Zeitung, wenn etwas in einer Zeitung gedruckt wird, kann die Zeitung dafür ja haftbar gemacht werden. Und das ist halt der ewige, ja, das ist halt die Diskussion, die läuft. Sind das Plattformen oder sind das redaktionell bearbeitete Seiten? Und ich meine, Facebook sagt ja selber, dass die auswählen. Facebook sagt ja selber, dass die ganz viele Teams haben, die sich die Sachen angucken und je nachdem, wie es eingeschätzt wird, wird es in die Timelines gespült oder nicht. Da könnte man schon von einem redaktionellen Prozess sprechen. Vielleicht. Ich bin nicht derjenige, der es bewerten muss. Ja, also aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist und dass es eigentlich auch nur der Talking Point die ganze Zeit war, um irgendwie der Meinung zu sein, dass man da, dass Facebook jetzt da irgendwie eine besonders große Verantwortung irgendwie hätte, da jetzt als Kurator irgendwie einzuschreiten und halt eben im großen Stil sowas halt eben zu machen. Also komplett Dingen halt eine Einordnung zu, also alles, was man halt von der Chefredaktion halt sozusagen erwarten würde und auch rechtlich irgendwie jetzt sagen würde, und das ist einfach vollkommener Humbug, das können die nicht machen, das leiten die ja auch an Algorithmen aus, das meiste von der ganzen Sperrerei und Ausblenderei und so machen ja irgendwelche Automaten, schon alleine was dieses ganze Verdeckung von nackter Haut angeht, das ist ja auch der Grund, warum irgendwelche historischen Bilder da verschwinden, weil der Algorithmus halt erstmal, wenn der noch nicht drauf trainiert wird, halt auf das historische Bild das nicht unterscheiden kann, ne, und dann nur den Nippel sieht und das halt ausblendet. Ja, solche Sachen. Also da würde ich, das, dem würde ich überhaupt gar keinen Wert beimessen, dieser ganzen Geschichte mit dem, ob die jetzt irgendwie da redaktionell irgendwie arbeiten. Schon allein aufgrund von der Masse her können die das ja gar nicht. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil sie es doch bearbeiten. Und sie greifen ein in das, was die Leute sehen und was sie nicht sehen. Und wie gesagt, meiner persönlichen Meinung nach, das ist eine redaktionelle Auswahl. Meiner Meinung nach. Ja, mit irgendwelchen Algorithmen und Massenkram und so. Sich diesem Vorwurf einfach nicht aussetzen. Aber die Virtual Signaler haben halt gewonnen in Facebook. Ja, und deswegen machen die das ja. Die bauen ja jetzt auch ein riesiges Zentrum auf, wo wirklich... was Facebook ja machen will, Facebook will ja das Kompetenzzentrum sein, um nicht nur Facebook zu moderieren, was Hate Speech angeht, sondern auch andere Social Media Plattformen, weil Facebook die meisten Daten hat. Ja, und da muss ich halt wirklich sagen, da überschreiten die für meine Verhältnisse eindeutig die Grenze, was ist redaktionelle Bearbeitung und was ist einfach nur Plattform. Ja, wenn sie nicht dies und das sperren würden, würde ich dir absolut zustimmen, aber mittlerweile sind wir wirklich an einem Level angekommen, dass halt Facebook ja Leute einstellt, um genau das zu machen. Ja, aber das, du kannst das ja nicht, du kannst ja nicht alles angucken. Also das wäre ja dann so quasi, wenn jetzt ein Chefredakteur Leute quasi morgens... Kannst du das schon? Ja, genug Leute, wie das viele Leute sollen das sein? Irgendwie brauchst du ja wahrscheinlich mindestens irgendwie halb so viele, wie du Nutzer hast oder so. Das heißt, jedes Einzelne da irgendwie anzugucken oder so. Das funktioniert also ja nicht. Genau, das wird ja auch mit Algorithmen gemacht. Es geht ja auch kein Chefredakteur morgens bei und schmeißt einfach mit einem Dart-Pfeil irgendwo. Aber überleg doch mal, Chris, wenn wir dann jedem Afrikaner einen Computer geben und die machen nichts anderes als das Moderieren, weil ja. Bei denen wächst ja nichts oder so. Meinst du, ja. Da hätte man doch vielleicht die Überbevölkerung, Vollbeschäftigung, klar, die ganzen Sachen im Griff, wenn die eine Hälfte der Menschheit die andere überwacht. Das ist so wie die Chinesen, die auf Minecraft Gold meinen, oder was meinst du? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, ich meine das wirklich ernst. Ja, Facebook hat jetzt gerade so ein Programm gestartet, wo die genau das machen. Wo du sagst, das ist nicht... Also natürlich, die sagen hier, wir haben einen AI und wir haben Algorithmen und bla bla bla. Aber die haben gerade Tausende von Leuten eingestellt, um genau das zu machen. Ja, dann reicht mal dafür eine Quelle ein, dann können wir da ja nächste Woche drüber reden. Haben die Wert zurückgewonnen eigentlich? Nach diesem Absturz? Facebook? Ich bin nicht so ein Börsenguru. Ja, von wem ist das hier? Keine Anlage von Mammon. Mammon. Mammon. Ich glaube, der ist kurz AFK. Ah, okay. Kritiker darf Berliner Senatssprecherin fast komplett geschwindelten Lebenslauf vorwerfen. Also ich kenne den Fall jetzt nicht. Ich habe einen Artikel drüber gelesen. Ich glaube, es waren wieder so Sachen, dass da halt bestimmte Tätigkeiten aufgeblasen worden sind. Dass sie zum Beispiel gesagt hat, sie hat die Firmenleitung in einer Immobilienfirma inne gehabt. Man kam raus, nee, sie hat eine kleine Filiale von einer großen Immobilienfirma geleitet zum Beispiel. Solche Dinge waren da drin und Ähnliches halt. Und das haben sich auch Institutionen, wo sie behauptet hat, irgendwie was gemacht zu haben, glaube ich, distanziert davon. Aber wie gesagt, ich hab nur einen Artikel überflogen. Ich dachte, vielleicht kann ich die Zeit überbrücken, bis Mammon wiederkommt. Jo, da ist er wieder, sorry. Ah, okay. Ja, also hast du schon, ich habe mitgehört, hast du schon ganz gut zusammengefasst. Viel mehr ist da auch nicht. Ich fand es nur so dreist, irgendwie vors Gericht zu ziehen mit solchen Behauptungen, wo man noch genau weiß, dass das nicht stimmt. Ja, und jetzt kann er das eben behaupten. Ne? Ja, und was hier halt auch der letzte Satz von der zweiten Überschrift ist, Sünder dürfte mehr im Fokus stehen denn je. Das hat sie halt auch echt gut hingekriegt. Die Frau heißt Sünder, ja. Sehr schön. Der Name passt, ne? Sünderin. Jetzt müsst ihr jemanden finden, der Armer heißt und den heiraten. So. Warum wollen die arme Tiere kastrieren? Das war von Abel. Das war Guardian. From asking innocent questions before mounting an attack to inciting online abuse by others, trolling is entering a new, subtler era. Here's how to deal with it. Sea Lioning, das war auch dieses Ding, dass man die ganze Zeit irgendwie Fragen stellt oder so, ne? Ja, genau, dass man immer die ganze Zeit freundlich und höflich bleibt, aber halt im Endeffekt dann die Leute halt poken tut. Das ist auch so geil, dass das allein schon so einen Namen bekommt, als wäre das eine illegitime Taktik, so wie Beinstellen oder irgendwie sowas oder reingrätschen, ne? Das ist eine völlig legitime Taktik, freundlich zu sein, aber halt harte Fragen zu stellen. Wo ist das denn nicht Teil der gesunden Auseinandersetzung in der Demokratie? Ja, also ich fand es einfach nur lustig. Es ging halt um die Sarah Jong, die neue, was war's? New York Times? Ja, New York Times Chefredaktion. Genau, und sie hieß halt, dass ein Haufen Leute Sea-Lining betreiben würden, dass jemand die ganze Zeit höflich bleibt, während er denkt, dass jemand Scheiße gebaut hat. Und ich mich dann auch frage, ja, und wie sonst soll man denn, wenn man sich nicht, also wenn man dann ja, gar nicht. Wie soll man das denn sonst ausdrücken? So, also das Disagreement, also ich finde es lustig. Also, dein Disagreement als weißer, heterosexueller Cis-Mann tut gar nichts zur Sache, Abel. Ja, das ist ja sowieso nicht aus vernünftigen Motiven entstanden, das ist ja nur aus dem Machterhalt und blablub entstanden. Du benutzt das ja nur, um deine patriarchalen Systeme strukturell zu festigen. Bla, bla. Weil das ist auch eine böse Geschichte. Ich weiß nicht, wer es eingereicht hat, aber. Ja, ich habe das zuerst von, also jetzt, wo das hier auch von irgendwelchen News Agency kommt, da ist das auch okay, aber als ich das zuerst gelesen hatte, halt so auf den üblichen Outrage-Kanälen, irgendwie habe ich gedacht, so, ach ja, so ein Ding mal wieder, mal gucken, was aus der Sache wird, wer sich da irgendwas zusammengereimt hat oder so. Aber ja. Nee, aber das ist ja sehr gut dokumentiert, so wie es aussieht davon. Das schaut so aus, ja. Ja, aber auch kein, ne, da können wir uns lieber irgendwie über die Abfallmänner unterhalten, eine Woche lang, als aus so einem Ding mal irgendwie einen Skandal zu machen oder so, was es ja im Endeffekt eigentlich ist. Also ich meine, solche Sachen hat man ja immer wieder gehört, aber das scheint ja jetzt wirklich eine wasserdichte Angelegenheit zu sein. Und also ja, der Typ soll sie ja praktisch aufgefordert haben, wieder in seinen Besitz überzugehen, weil er sie ja als ISIS-Kämpfer legal gekauft hat für 100 Euro oder was Dollar. Es ist so eine krasse Geschichte. Eigentlich müsste das Land in Flammen stehen wegen sowas. Das ist wirklich, ja. Perfider geht's nicht. Und es wird auch wieder so, ach ja, das ist passiert. Ja, hatten sie uns ja vorgewarnt. Die Leute haben sich schon dran gewöhnt, dass wir solche Menschen hier unter uns haben, die vor 2 oder 3 Jahren noch im Nordirak Jesidinnen gekauft und danach monatelang sexuell missbraucht haben. Das muss man sich mal reinziehen. Und für die zahlen wir Sozialversicherungsbeiträge und Krankenkassenbeiträge. Und jeder Scheiß bekommt mehr Aufmerksamkeit als diese Geschichte. Und die Frau ist zurück in den Irak abgehauen, weil sie sich im Irak sicherer fühlt. Finde ich gut. Unglaublich. Ja, das ist auch nochmal dieselbe Geschichte. Also. Captain Hindsight. Jetzt entmittelt irgendwie irgendwer. Hier haben wir einen von der CDU, der es auch abgelehnten Asylbewerbern ermöglichen möchte, in Deutschland zu bleiben, was ich klasse finde. Generell abgelehnte Asylbewerber sollten alle unbeschränkt hier bleiben. Und die CDU hat da auf jeden Fall gute Ideen. Also, ja, ich weiß auch nicht, was man da noch sagen kann, soll. Also, das ist doch der gleiche, der letzte Woche anfing mit, die CDU soll offen für Koalition mit der Linkspartei sein, oder? Ja. Ich weiß nicht, weil, ist ja nicht um Leute, die einen Arbeits- oder einen Ausbildungsvertrag vor allen Dingen haben. Ja, das kann schon gut sein, klar. Meine ich nämlich. Ja, aber ich finde auch irgendwie so diese, das ist auch wieder so ein Anreizproblem. Wenn ich weiß, ich kann ja vielleicht doch da bleiben, obwohl ich keinen Asylgrund habe, dann versuche ich es halt. Weißt du? Ja. Und hier einer von den Afghanen, die abgeschoben worden sind, als der Seehofer sein, das ist mein 69. Geburtstag. Und es schieben heute 69 Menschen ab. Einer davon hat sich ja umgebracht. Und tatsächlich war das der Sohn von einem Herrn, der einen Bundesstaat sozusagen von Afghanistan verwaltet. Und der war seit 8 Jahren hier als Flüchtling. Und ich finde es irgendwie interessant, dass ja, der halt ein Bezirk, von einem Bezirkgouverneur ist, halt 1 Million Menschen beherbergt und da irgendwie der Sohn halt hier ist. Und in der Meldung hier geht es halt darum, dass jetzt der Vater auch tot ist, nachdem er ohne Begleitschutz ja, losgefahren ist. Und ich weiß nicht, wenn dein Vater irgendwie eine hohe Nummer im Staat ist, also jetzt irgendwie, weiß ich, der Minister von Baden-Württemberg würde ich jetzt nicht unbedingt als kleine Nummer einschätzen, so zum Vergleich. Ich weiß nicht, warum du dann unbedingt hier bist. Also ich verstehe es nicht ganz. Aber ja, ich verstehe so einiges nicht. Ja, wir wissen ja schon, dass es nicht die armen Leute sind, die aus solchen Ländern zu uns kommen. Ja. Die haben die Mittel gar nicht. Ja. Ja, das war eine ganz interessante Studie, und zwar die autoritäre Einstellung von Jugendlichen nach der Religionszugehörigkeit. Und hier gibt es ein paar schicke Grafiken. Und eine Sache, die mich am meisten gestört hat, war das, ich muss das kurz raussuchen, einen Augenblick. Ja, 73% der Türkischstämmigen würden Bücher und Filme, die Religionen angreifen und die Gefühle tief religiöser Menschen verletzen, gesetzlich verbieten lassen. Dieser Wunsch steht im Widerspruch zur Meinungsfreiheit, der Grundlage freiheitlich-demokratischer Gesellschaften. Die Antworten auf die folgenden Fragen machen offensichtlich, dass antidemokratische Einstellungen oft religiös motiviert sind. 47% der Türkischstämmigen in Deutschland hielten die Befolgung der Gebote ihrer Religion für wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem sie leben. Und 32% waren der Meinung, dass Muslime die Rückkehr zur Gesellschaftsordnung wie zur Zeit des Propheten Mohammeds anstreben sollten. Ein Drittel möchte zurück ins Mittelalter. 3/4 haben keinen Bock auf Meinungsfreiheit. Und knapp die Hälfte finden, dass der Koran über dem Grundgesetz steht. Und ja, man findet halt einen starken Knotenpunkt zwischen halt Religiosität und Autoritarismus in Deutschland. Und nein, doch! Oh. Ja, aber halt hier, weißt du, seriöse Daten, wo man dann dem Normie was von Latz knallen kann. So. Und hin und wieder gibt es auch eine Frage, die einen dann wieder ein bisschen aufhorchen lässt, zum Beispiel. Homosexuelle Paare sollen sich in der Öffentlichkeit küssen dürfen. Christen sagen 71% Zustimmung. Muslime sagen 29% Zustimmung. Also es schon jetzt nicht so viel ist. 50% sind dagegen, aber nur 29% sagen auch, ja, passt schon. So ja, hin und also, wieder. Das sind doch hier aber die Anzahl von den Leuten, die sie jetzt gefragt haben, oder? Sehe ich das falsch? Ja. Also irgendwie knapp 300 Christen, so 190 Islamis, wie auch immer, und Muslime und nur nochmal 160 ohne Religion. Also es ist jetzt auch nicht so richtig viele Leute, ne? Also. Nein, nein. Also mehr wäre auf jeden Fall schön. Also ich hoffe, dass zumindest die Daten, so wie sie jetzt rausgekommen sind, dass sie vielleicht genügend Wind in den Medien haben, dass sie vielleicht noch auch ja, mal also ich die Zahlen nicht davon aus. Also, dieses Vorbild gibt es ja jetzt auch schon eine Weile länger. Ich kenne das ja natürlich, weil das kommt hier von der, das ist, glaube ich, aus der Giordano Bruno Stiftung entstanden. Das sieht man auch so ein bisschen an der Farbgebung. Dieses Türkis, das haben die ja auch im Logo. Quasi so als Think Tank für, also um die Thinktank-Sachen, die das Giordano-Bruno-Stiftung so macht, nochmal mit ein paar Zahlen zu untermauern. Also sie haben auch auf jeden Fall einen Bias halt eben in die humanistisch-atheistische Ecke, sage ich jetzt mal. Und ja, also ich wüsste eigentlich nicht, dass die, also ich habe noch nie groß irgendwie in Medien gelesen, dass man sich auf Vorbild bezieht. Also wird wahrscheinlich eher seltener geschehen. Ah, jetzt machst du meine Hoffnung kaputt, Mensch, Griff. Ja. Aber die, ja, die Amadeo Antonio, nee, nicht Amadeo Antonio Stiftung, Giordano Bruno Stiftung, habe ich gerade Amadeo Antonio Stiftung die ganze Zeit gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich meinte Giordano Bruno. Nee, vorher hast du TV gesagt. Immer dieses, diese Stiftung. Ja, auf jeden Fall, die haben ja auch diesen humanistischen Pressedienst gegründet, um quasi solche Sachen halt mehr zu pushen. Aber soweit ich weiß, ja, wird das halt auch nur von Leuten gelesen, die halt aus dem Milieu sowieso stammen. Also ich weiß nicht, ob die groß angefragt werden von regulären Presseerzeugnissen, ob die groß zitiert werden. Ganz im Gegensatz zu sowas wie dem evangelischen Pressedienst, der ja auch in der Taz ständig irgendwie drin stand und so, als ich die Taz noch gelesen habe. Ja, so viel dazu. Hier hat im Umkreis einer radikalen Moschee, deren Imam später auch wegen Terrorismus, Förderung, Unterstützung Strafe abhat büßen müssen. In diesem Umkreis hat ein Deutscher die Leute um das Umfeld um die Moschee herum ausspioniert für den jordanischen Geheimdienst und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Fand ich einfach eine interessante Meldung. So, Terrormoschee, Terrorzelle, jordanischer Geheimdienst guckt danach und ein Deutscher ermittelt für einen Auslandsgeheimdienst. Sehr interessant, einfach nur so. Also. Ja, hallo, ich war gerade nicht kurz da. Seid ihr jetzt über meinen Artikel rübergesprungen oder habt ihr den kurz besprochen? Das war die Studie mit dem Religionszugehörigkeit. Hebel hatte den auch eingereicht und wir haben drüber gesprochen, ja. Okay. Ja, ich wollte nur extra betonen, dass die sich auch auf Adorno berufen haben und das könnte dem Hebel vielleicht gefallen haben. Oh Gott. Hast du das überlesen, Hebel? Ja, habe ich. Das wundert mich auch nicht. Aber zwei Sachen dazu sagen. Ich fand's eine interessante Sache. Kann ich nochmal auf jeden Fall Leseempfehlung für alle. Ist ja ein etwas längerer Text. Sieht relativ vernünftig aus, nach meiner Meinung. Kommt auch aus der Region, wo ich herkomme. Ich kann das auch aus meinen persönlichen Erfahrungen so nur bestätigen. Was ich sehr interessant fand, war, dass bei Berufsschulen mehr Christen sind und auf Gymnasien sind mehr Muslime. Ja, aber gut, ich meine, da kann ja jeder seine eigenen Rückschlüsse draus ziehen. Ne? Aber unter MeToo sind sie doch alle nicht aufs Gymnasium gekommen. Ich verstehe manchmal die Sachen nicht. Ja, also hier hat jemand für den bewaffneten Dschihad sich ausgesprochen. In der Moschee, in die der Typ gegangen ist, der bei dem Ariana Grande Konzert die Bombe gezündet hat. Und der, ja, hat diese Geschichten auch gehört, bevor er das getan hat. Aber nichts hat mit nichts was zu tun. Das ist wichtig. Das ist krass, wie zynisch und traurig man schon so einen Artikel abfertigen kann in zwei Sätzen. Das ist wirklich da nichts irgendwie. Wollen Sie denn nicht aus dem Verkehr ziehen? Im Prediger? Weil ich weiß nicht. Also. Was? Warum ist der noch nicht aus dem Verkehr gezogen? Warum ist der noch in England, wenn er drin noch ist? Aber vielleicht habe ich auch Fehlinformationen. Ich weiß nicht. Ja, und hier auf jeden Fall ein Artikel darüber, dass die IS-Kämpfer, die IS-Kämpfer, die verhaftet worden sind, die im afghanischen Gefängnis festsitzen, dass es nicht danach aussieht, dass sie im Gefängnis den Glauben an den IS verlieren. Also, und dass halt das noch ganz interessant werden wird. Also, ja, wenn die dann wieder rauskommen. Also Irak hat Probleme, sozusagen die Leute zu deradikalisieren. Ja, wer hätte es gedacht, dass sowas irgendwie nicht einfach aus den Leuten rauszubringen ist. Ja. Public-Private Partnership. Ich habe das nicht eingereicht. Hier geht's wahrscheinlich. Ja, die Herren der Autobahnen. Die Herren der Autobahnen in Italien sind tatsächlich die Benetton-Eigentümer. Und in diesem Artikel geht es um Atlantia. Atlantia ist im Endeffekt eine Firma, die mittlerweile 40% aller Privatautobahnen in Italien aufgekauft hat. Gerade vor 3 Monaten haben die ihren Hauptkonkurrenten aufgekauft. Der Name ist mir jetzt entfallen, reiche ich nach. Aber wir hatten ja die Brückeneinsturzsache, die ja sehr tragisch war. Ich denke mal, das ist so durch die Medien gegangen, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Es ist halt es ist ein Zusammenspiel gewesen zwischen schlechten Baumaterialien, Korruption bei der Auftragsvergabe und natürlich halt, ja, Kapitalismus, muss man in dem Sinne sagen. Ja, die Gruppe Atlantia, die fährt halt das Geschäftsmodell, dass die so wenig wie möglich Investitionen einbringen in die Infrastruktur. 70% des Konzernumsatzes, und der Konzern besteht nicht nur aus Autobahnen, kommt aus Mautgebühren. Ich denke mal, jeder, der mal in Italien war, wird sich ein bisschen aufgeregt haben über die hohen Mautgebühren, die es da gibt. Die sind ja noch höher als in Spanien sogar. Ja, und die Autobahnen sind halt nicht in dem Sinne gewartet worden, wie sie hätten gewartet werden sollen. Und steht jetzt halt im Raum, dass halt Atlantia die Lizenz entzogen bekommt. Und da die 40% aller Autobahnen in Italien verwalten, wäre das eine ziemlich krasse Verstaatlichungsmaßnahme, wenn Italien das machen würde. Meine persönliche Meinung mal außen vor gelassen. Ich bin ja für öffentliche Infrastruktur, nie für private Infrastruktur. Wäre das halt ein extrem sozialistischer Move. Und ich glaube einfach nicht, dass die aktuelle italienische Regierung das wirklich durchträgt. Ja, das machen die nicht. Ja. Das nur als kleiner Hintergrund. Ja, der Artikel ist sehr interessant, den auch ein längerer Artikel, Leseempfehlung. Ich habe dazu was bei den Nachdenkseiten, die haben mir angehört, die haben ein ziemlich langes Ding darüber gehabt, wie das mit den Beratungsgesellschaften ist, mit dieser PricewaterhouseCooper und noch einer anderen Gesellschaft, und haben dann auch von diesen beiden Firmen berichtet, die größten, der zweitgrößten, was du gerade erzählt hast. Ja, und wie da eben diese Beraterfirmen ihre Finger im Spiel haben, was das Geschäftsmodell angeht. Immer sehr interessant, also kann ich auch nochmal empfehlen. Nachdenkseiten. Sozialistische Propaganda hier. Nein, Quatsch. Europe watches as Turkey burns. In der Türkei gab es ja jetzt den mit der Lira etwas Probleme und diverse Daten der Wirtschaft deuten halt in Richtung Probleme hin. Und es könnte sein, dass halt die Türkei eventuell Stütze braucht. Und falls das wirklich so weit kommt, wird dann wahrscheinlich auch Europa mit zur Kasse gebeten, weil wir ja auch mit denen einen Flüchtlingsdeal haben. Und mal gucken, was da noch so rumkommt. Also die Frau Nahles hat doch schon angekündigt, sie könne sich vorstellen, die Türkei zu unterstützen. SPD, 5%. Das Projekt läuft. Ja, und es gibt ja auch jetzt auch ein international gefordertes IWF-Rettungsprogramm, in Anführungszeichen, für die Türkei. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. IWF ist ja immer Bad News, ne? Ich habe ja letztes Mal zu dem Thema schon gesagt, dass ich mir sowas wie Griechenland gut vorstellen kann, weil das eine ähnlich, die Sache steht auf ähnlich tönenden Füßen halt. Wobei, aber die Türkei ist viel, die hat ein ganz anderes Profil, allein durch den Bosporus und also mit Griechenland weniger vergleichbar, weil die einfach geostrategisch eine ganz andere Gewichtsklasse sind, auch militärisch und wirtschaftlich, also man konnte sie vielleicht vor 10 Jahren mit Griechenland vergleichen, aber Griechenland ist so heruntergewirtschaftet worden, das kann man leider nicht mehr vergleichen. Leider. Ich bin eh gespannt, was passiert, wenn da irgendwann mal was aus dem Kalten Krieg heißer wird, um irgendeine Insel oder Zypern oder irgendwas, wie die NATO dann reagiert. Ja, ich meine, Nordzypern ist immer noch militärisch besetzt von der Türkei. Ich meine, wie oft soll man sagen, es ist ja eigentlich eine krasse Sache, aber es redet keiner drüber. Und der ganze Handelsstreit mit Amerika, ja, wo es halt, wo ich letzte Woche drüber geredet habe, mit dem Pastor auf der einen Seite in der Türkei und auf der anderen Seite der Gülen, der in Amerika sitzt, ja, und für den Coup ja verantwortlich gemacht wird von Erdogan. Ja, es ist eine ziemliche Shitshow und es hat sich weiter zugespitzt. Ja, also ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Amerika gegen die Türkei irgendwelche militärischen Manöver ziehen wird. Aber Amerika ist ja in Syrien und die Türkei ist auch in Syrien. Deswegen. Erdogan hat gerade angekündigt, dass er sein Engagement in Syrien wieder ausweiten will. Ja, und Amerika hat ja gesagt, wir bleiben in Syrien und wir kooperieren jetzt auf syrischem Staatsgebiet mit israelischen Streitkräften, was halt auch ein neuer Charakter ist halt, ne? Ja, hier in diesem Artikel schreibt jemand, dass es jetzt ein paar Scholars gab, also ein paar Akademiker, die einen offenen Brief geschrieben haben, bei dem sie Trump dazu auffordern, dass er die liberale Weltordnung nicht aufgeben soll, die er halt während seiner Amtszeit, sagen wir mal, ein Stück weit untergräbt. Und der Artikel argumentiert eigentlich ganz gut dafür, dass halt das, was wir als die liberale Weltordnung, also EU, NATO, WTO, UN etc., dass es in der duopolaren Welt zwischen Sowjetunion und dem Westen bzw. der USA durchaus Sinn gemacht hat und dass wir aber mittlerweile in einer anderen Welt leben und anstatt der alten Ordnung so lange nachzutrauern, man sich eher Gedanken darüber machen soll, wie die Zukunft aussieht, anstatt halt in der Vergangenheit zu schwelgen. Und das fand ich ganz interessant. Also ja, der Typ hat auch ein Buch geschrieben, was aber noch nicht draußen ist. Da bin ich mal gespannt. Also ja. Ja, das hier war ganz interessant. Also, ja, also Kanada hat ja, 36 Millionen Kanadier gibt es ja und diese Initiative schlägt vor, dass man mittels Migration auf 100 Millionen Kanadier bei 2100 kommen möchte. Also 2100 sollte man halt 100 Millionen haben Und ich fand die Initiative ganz interessant. Also unter About sieht man auch ein paar Leute, die das halt unterstützen. Und ich fand es einfach ganz interessant, so eine Initiative, die Bevölkerung eines Landes zu verdreifachen. Also, wir brauchen sie eigentlich jetzt, Leute? Holzfäller oder was? Das ist egal, relativ, wie viele Leute man so hat. Nee, das war die ja, we can do better. Ich meinte die Teamseite, aber es ist halt so, dass halt ein paar Leute, die bei der UN mit dabei sind, ein paar Diversity Students und da verschiedene Firmen pumpen halt Geld rein und ich fand es einfach noch interessant. Ja, genau, hier Founders. Cisco, Kanada, McKinsey. Capital, Generation Capital Limited. Ja, wir wissen, woher der Wind weht. Okay, ihr wollt billige Arbeitskräfte. Fand es einfach nur ganz interessant. So. Interessante BlackRock. Initiative, ja. BlackRock, die größte, unbekannteste Firma. Und nicht die größte, aber die haben schon relativ viel Geld. Und plötzlich ja, war Frieden. Sudden Outbreak of Peace. Auf einmal erscheint ein wilder Frieden. So nach dem Motto. Ja, hier geht es um Äthiopien und Eritrea. Da muss man ganz kurz ausholen. Und zwar, Äthiopien und Eritrea waren ja mal ein Staat. Und ich glaube, 1993 hat sich Eritrea abgespalten. Ja, seitdem sind die beiden Staaten in einem extremen Konflikt. Obwohl ist. Moment, Mama, Small, du solltest dazu sagen, warum sie sich gespalten haben. Ach, weißt du das? Ich dachte, das wäre einfach nur so eine geopolitische Sache. Christen. Also, soweit ich das weiß, sind die Eritreer großenteils muslimisch und die Äthiopier großenteils christlich und es hat die üblichen Spannungen gegeben. Ja, es gab da verschiedene Arten und Weisen von Spannung, aber ich glaube, das hatte eher politische Motivation. Vielleicht wurde das instrumentalisiert, ja? Du? Ja? Willst du dazu noch was sagen? Ja. Gut. Ja, der Artikel hier ist ein sehr längerer AFP-Artikel von jemandem, der auch wirklich vor Ort war, der halt sehr lange in Äthiopien war und das erste Mal nach Eritrea gefahren ist. Man muss dazu sagen, Eritrea und Äthiopien, obwohl es halt ein Land war und obwohl es halt sehr viele verwandtschaftliche und andere Beziehungen über die Landesgrenzen hinweg gibt, ob schon der Spaltung aufgrund von Religion, sei dahingesagt, ich glaube, es hat eher politische Gründe, aber das sollen die Geschichtsbücher entscheiden. Fakt ist, die hatten einen offenen Konflikt von 1998 bis 2000, der halt wirklich... Ja, war kein schöner Krieg. Da wurden halt auch bestimmte Teile erobert, wechselseitig. Und die sind bis vor kurzem halt auch in die Staatsgebiete inkorporiert worden, aber wurden jetzt quasi wieder zurückgegeben. Nach 18 Jahren, ich sage jetzt mal kalter Krieg, das ist nicht das richtige Wort, weil hat man eine andere Assoziation. Aber seit 2000 gab es halt keine offenen Kampfhandlungen, aber es gab halt so Sachen wie, ja, die Telefonleitungen wurden gekappt und alles wurde gekappt. Man durfte nicht rübergehen. In Eritrea gibt es noch die Besonderheit, dass jeder Bürger quasi lebenslang zum Militärdienst verpflichtet ist, also quasi immer ins Militär eingezogen werden kann, wenn es nicht Kriegszeiten sind. Was zur Folge hat, dass die Leute halt total militärisch überwacht werden. Ob sie ins Ausland reisen, beziehungsweise sie können gar nicht ins Ausland reisen, was verboten ist. Und alles wird halt überwacht, weil theoretisch sind die im Militär drin zwangseingezogen, auch wenn die ihr tägliches Leben leben, was auch immer für einen Beruf die Leute nachgehen. Was ja auch ein Grund ist, warum sehr viele Hunderttausende von Eritreern das Land verlassen haben. Und in Deutschland ist es ja so, aufgrund von dieser lebenslangen Wehrdienstangelegenheit haben die halt auch den Sonderstatus, dass die halt politisch Asyl bekommen können. Ja. Ich bin da nicht so ganz firm drin. Da lasse ich mich gerne korrigieren. Aber es gibt ja relativ viele Eritreer, die in Deutschland sind auch. Und in Eritrea heißt halt Wehrdienst ein bisschen was anderes als hier. Und umso krasser ist es, dass es jetzt diese Entspannung gibt, weil da hat keiner mit gerechnet. Jetzt wurden die Territorien zurückgegeben, die Telefonleitungen wurden wieder geschaltet, es gibt wieder direkte Flüge, die Grenzübergänge sind offen, Familien sehen sich nach 18 Jahren das erste Mal wieder, die wussten teilweise gar nicht, ja, leben die anderen noch oder nicht, ja, weil man würde ja denken in heutigen Zeiten, dass die Telefonleitung zu kappen nicht so wichtig wäre, weil es gibt ja das Internet und so, aber auch das wird halt in Eritrea extrem stark überwacht. Eritrea ist halt ein sehr autoritärer Staat. Und ja, das ist eine positive Story. Ja, eine längere Story, auch von jemandem, der wirklich vor Ort ist, der nicht einfach nur aus seinem Büro die ganze Sache zusammengegoogelt hat. Empfehle ich mal jedem zu lesen, gibt einem so ein bisschen Hoffnung. Ne? Schöne Sache. Da gibt es natürlich noch diese ganze Sache mit dem Staudamm, den Äthiopien gerade baut, mit dem die quasi Ägypten ein Drittel ihres Trinkwassers abknapsen werden, aber das ist ein anderes Thema, das hatten wir ja schon mal. Ja. Also ein sehr schöner Artikel, war überrascht, er ist auch sehr lang, aber er ist sehr lesenswert. Viel Spaß dabei. Der Global Peace Index, den hätte ich gerne gelesen, aber ich habe die Woche sehr wenig Zeit gehabt. Das tut mir leid. Ich werde ihn euch irgendwann zusammenfassen. Gut, es sind noch viele Grafiken drin, aber generell habe ich ein paar Sachen, die auf der Bank liegen, die ich euch vortragen möchte. Eine politische Kriegsführung ist auch so eine Sache, ich irgendwann mal ja, abhaken möchte, aber irgendwann kommt's. Da war die schöne Grafik, der Chris hat drüber gescrollt. Wie kann er nur? Ja. Welches war die schöne Grafik? Die von ja, die Karte, die Karte. Die Weltkarte. Ah, da, genau. Da seht ihr, wo der Krieg ist und wo der Frieden ist. Ja. Aber der Report ist sonst eigentlich immer ganz interessant. Also ich versuche ihn euch bis zu einem anderen Mal zusammenzufassen. Ja, und hier in diesem Artikel geht es um die Union for Mediterranean. Wenn du etwas weiter runter scrollst, gibt es da auch eine interessante Karte. Man möchte ja den Norden Afrikas und Teile vom Mittleren Osten ja zumindest mal vorbereiten, eventuell auch mal in die EU zu kommen. Ah, die Karte wird leider nicht angezeigt. Da, genau. Ja, da laufen seit vielen Jahren, seit über einem Jahrzehnt Vorbereitungen. Zum Beispiel Tunesien hat man sehr viel Öl abgekauft, also Olivenöl. Und man hat es gemacht, während Griechenland am Pleitegehen war. Und die Griechen tun halt auch Olivenöl verkaufen. Man hat das damals mit Tunesien gemacht, um die Wirtschaft zu stärken, um der jungen Demokratie den Rücken freizuhalten, ein bisschen wirtschaftlichen Aufschwung zu geben. Und man sieht hier theoretische mögliche EU-Staaten. Also ja, Union of Mediterranean. Man denkt zwar, dass es komplett weit weg ist, aber es gibt auch bestimmte politische Stimmen, die sagen, ja, die EU sollte vielleicht etwas größer sein und vielleicht den Norden von Afrika auch umfassen. Ja, das war es auch schon. Nun, die Mittelmeerunion ist ja eigentlich eine Sache, die läuft schon seit sehr langer Zeit. Und ja, es sind halt alle Mittelmeer-Anrainerstaaten und im Rahmen der Mittelmeerunion sind halt auch schon einige Policy- und geopolitische Entscheidungen getroffen worden. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal googeln Marokko und die Westsahara-Annexion. Sehr interessantes Thema. 5,1 Millionen Amerikaner haben Security Clearances, also Geheimdiensteinstufungen. Das ist mehr als Norwegen Einwohner hat. Hier geht es um den Geheimdienststaat in Amerika. Ich meine, nach Snowden sind so Sachen wie X-Keyscore und NSA und dass halt Top-Secret-Clearance-Inhaber bestimmte Informationen über andere Bürger beschaffen können, die normalerweise so rechtsstaatlich nicht notwendigerweise möglich wären, eigentlich bekannt. Ja, aber dass es halt wirklich so viele Leute gibt, die halt Security Clearances haben, ist auf mehreren Ebenen bedenklich in Amerika. Einerseits gibt es natürlich die Kosten, ja, weil eine Security Clearance kostet von $300 bis $5,000 in der Prüfung. Da könnt ihr jetzt mal rechnen, wie viel das ist bei 5,1 Millionen Amerikanern. Und dann gibt es halt noch den pikanten Punkt, dass der Barack Obama, kurz bevor er halt sein Amt an den Donald Trump abgegeben hat, mal eben über das Department of Justice die ganzen Geheimdiensteinstufungssachen er hatte im Endeffekt sehr vielen Leuten Geheimdienst-Clearances, Top-Secret-Access-Clearances gegeben, die sie vorher nicht hatten. Das erklärt meiner Meinung nach auch die ganzen Leaks, die es jetzt gab in den letzten anderthalb Jahren, dass halt irgendwelche Geheimdienstmitarbeiter Daten hatten und die haben die an die Presse weitergegeben. Es hatten einfach viel, viel, viel mehr Leute Zugriff auf diese Daten. Die Grundlage dieses Artikels ist eine Studie, die noch der Obama in Auftrag gegeben hat. Allerdings, das Detail, was ich gerade genannt habe, das verschweigen die halt. Dass er explizit der Barack Obama kurz bevor er halt sein Amt ausgeschieden hat, nochmal einmal wild Security Clearances an alle Leute vergeben hat. Was halt, seltsam ist. Dazu sei noch eine Sache gesagt. Und zwar, wenn man eine Security Clearance hat in Amerika, dann unterliegt man bestimmten Schweigeerklärungen. Ja, man darf sich in der Öffentlichkeit nur in gewissen Ausmaßen äußern. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja, wenn Edward Snowden beispielsweise über WikiLeaks etwas veröffentlicht hat, ja, dann darf man, wenn man eine Security Clearance hat, rein theoretisch das nicht lesen, was der veröffentlicht hat. Wenn die New York Times oder die Washington Post oder eine andere Zeitung darüber schreibt, dann darf man das lesen. Ja, aber man darf nicht auf WikiLeaks gehen und die Sachen lesen. Das ist verboten für Leute, die eine Security Clearance haben. Das ist vielen Leuten vielleicht nicht klar. Ja, deswegen gibt es halt sehr viele Leute, die halt in der Öffentlichkeit gewisse Fakten einfach leugnen, weil die einfach den rechtlichen Status haben durch die Security Clearance. Wenn sie das nicht leugnen würden, würden sie sich strafbar machen im Sinne dieses Gesetzes. Ja, das ist so eine kleine Sache, die vielen Leuten vielleicht nicht bewusst ist. Ja? Ja, und hier in der nächsten Meldung geht es auch wieder um die CIA, also den Geheimdienststaat in Amerika. Und da gab es halt so ein kleines Datenleck. Das einfach nur als kleiner Callback. Das war schon 2010 einmal der Fall. Da wurden mehr oder weniger alle CIA-Agenten, die in China waren, enttarnt. Offiziell waren es 30. Ich glaube, es waren ein paar mehr. Und lest euch den Artikel durch, um es kurz zu machen. Sie wurden alle ziemlich brutal umgebracht von den Chinesen. Wer hätte es gedacht? Und es gab halt jetzt gerade auch wieder einen kleinen Datenreichtum, wie es der Fefe sagen würde, bei den CIA-Daten, dass halt einige Agenten enttarnt wurden. Und das ist ja ziemlich unangenehm, ja. Wenn man, ich sag jetzt mal, da gibt es halt zwei Varianten. Entweder bist du Amerikaner und du bist in China. Und dann bist du für die CIA tätig, als Geschäftsmann oder was auch immer. Oder du bist halt ein Chinese, der für die Amerikaner arbeitet. Was weiß ich, weil du im Studium da warst oder wie auch immer. Ja, und in China sind die halt nicht zimperlich. Ne? Die nehmen dich und dann gucken die, was du an Informationen hast und dann entsorgen die dich. Ja. Kleine Leseempfehlung. Ja, hier ein kleiner Callback zu letzter Woche, ne? Die Bayer-Monsanto-Merger-Sache, beziehungsweise Bayer hat ja Monsanto übernommen, in Anführungszeichen. Das ist im Endeffekt ja auch nur eine, ja, das ist halt so eine Special-Purpose-Vehicle-Übernahmefinanzierung gewesen, dadurch, dass, was zur Folge hat, dass Monsanto, die gewissen amerikanischen Regeln unterliegt, nicht mehr diesen Regeln unterliegt, weil sie nur noch eine Tochterfirma einer europäischen Firma ist, Bayer. Bayer ist ja unterm Strich kleiner gewesen als Monsanto. Deswegen war die Übernahme von Anfang an so ein bisschen seltsam. Jetzt kommt noch diese ganze Sache mit den Klagen hinzu, dass halt vor einem amerikanischen Gericht nachgewiesen wurde oder entschieden wurde, dass Glyphosat schuld war am Krebs von einem Kläger. Wie gesagt, hatten wir letzte Woche. Und ja, Bayer muss jetzt halt natürlich diese ganzen Kosten für zusätzliche rechtliche Streitereien und Schadensersatzforderungen erstmal in ihrer Bilanz irgendwie unterbringen. Und da wird es halt so ein bisschen, schwierig, ja, weil die halt da schon sehr viel hin und her schieben müssen, dass sie nicht finanziell umkippen. Ich persönlich rechne mit einer Kapitalerhöhung in nächster Zeit. Das ist natürlich kein Anlagetipp oder irgendwas, aber ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den, kann man den Artikel hier lesen? Ich habe tatsächlich mal die Zeit gezahlt. Ich weiß nicht, ob das Archiv den Artikel übernommen hat. Ja. Aber falls man ihn lesen kann, lest ihn euch durch. Ist ganz interessant, der Artikel. Und ich sehe schon, im nächsten, was kommt, geht es auch mehr oder weniger um diese Sache. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, es gab halt sehr viele Geschäfte, wo amerikanische Firmen von kleineren ausländischen Firmen in Anführungszeichen übernommen werden. Ja, das ging halt im Rahmen von Special Purpose Vehicles oder SPO-Finanzierung. Und das hat halt den Vorteil, weil ausländische Firmen nicht den Bilanzierungsregeln von Amerika unterliegen, wenn sie da nicht, wenn sie halt eine Tochterfirma sind, nicht die Hauptfirma. Und zumindest zwischen Deutschland und Amerika soll explizit diese Steuervermeidungsstrategie jetzt nicht mehr möglich sein. Ja, da geht es um Base Erosion und Profit Shifting für Fachleute. Ja, das ist auch ein internationales Programm, was gerade gefahren wird. Ja, dass Apple beispielsweise versteuert seinen gesamten Gewinn auf den Bermudas und auf den Bermudas wird der Unternehmensgewinn mit 0% versteuert. Schön für Sie. Ist Apple dann noch eine amerikanische Firma? Kann man sich fragen. Ja, und da soll halt international dieser BEPS-Standard eingeführt werden. Aber das kommt natürlich nicht zu Potte, weil jedes Land hat sein eigenes Interesse und deswegen schließt Amerika jetzt bilaterale Verträge mit immer mehr Ländern. Weil der Donald Trump ja gesagt hat, hier, diese Sache ist it's disgraceful, everybody is ripping us off und so weiter und so fort. Und da hat er gar nicht mal so Unrecht. Ja, weil, nehmen wir das Beispiel von vorhin. Ja, Bayer schluckt Monsanto und dadurch unterliegt die gesamte Firma halt nicht mehr diesen amerikanischen Finanzmarktregeln, die tatsächlich noch strenger sind als die europäischen. Und die müssen das Geld nicht nach Amerika einführen und es da versteuern, sondern können es beispielsweise auf irgendwelchen Steuerparadiesen parken und da versteuern zu 1, 2, 3 oder 0% Steuersatz. Die Paradise Papers lassen grüßen. Ja, ja, also ich habe da noch mal eine andere... Einfach, wenn wir das international nicht mit allen Leuten zustande bekommen, machen wir bilaterale Handelsverträge. Ich habe da noch mal eine andere Sicht auf diesen ganzen Kram, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Also ich horche zum Beispiel schon mal auf, wenn es hier wieder von Informationsaustausch die Rede ist. Weil es gab nämlich ja schon vor, also eigentlich auf dem Höhepunkt von dieser ganzen NSA-Affäre, da haben wir nämlich auch schon so ein Gesetz zum Informationsaustausch beziehungsweise so ein Abkommen zum Informationsaustausch gemacht, wo es um die ganzen Bankdaten von diesen sogenannten US-Personen geht, weil ja die ganzen Leute, die in Amerika steuerpflichtig sind, quasi, wenn sie nach Deutschland ziehen, immer noch ihre Einkommensteuer da bezahlen müssen in Amerika. Also Staatsbürger, ja, von den USA. Das ist generell so. Das ist halt der Punkt, wie ich es vorhin gesagt habe, Amerika macht das schon immer so. Ja, Amerika sagt, egal wo du bist in Amerika steuerpflichtig, ja. Und das wurde halt durch diese Special Purpose Vehicles umgangen, dass man halt sagt, ja, ich bin nur eine Tochterfirma von einer ausländischen Firma. Ja, ich meine, das zählt halt auch für Privatpersonen und hier ist von Informationsaustausch die Rede. Ja, das war damals auch so, automatischer Informationsaustausch hieß es da immer wegen Steuerhinterziehung und dafür durften dann die ganzen Sparkassen und Banken und alle in Deutschland für diese US-Personen unter ihrer Klientel halt diese ganzen Daten da auf eigene Kosten dann abführen und so. Und da hat früher kein Mensch drüber geredet. Es gibt einen Artikel aus der Welt über diesen ganzen Kram und was das für ein Geld kostet und dass die US-Bürger richtig Probleme haben, in Deutschland überhaupt Konten zu eröffnen und so. Seit diesem ganzen Murks, weil das natürlich keiner haben will, diesen ganzen Aufwand, den das macht. Und es wurde damals auf dem Höhepunkt der NSA-Affäre. Da haben wir da quasi den Amerikanern versprochen, ja, ja, hier, kriegt er alles, kümmern wir uns drum, so verpflichten wir unsere Banken dazu, dass sie das alles einfach abführen. Ja, aber ich kann dir dazu eins sagen, das war vorher auch schon so, ich weiß das aus der Praxis einfach, das hat sich nur ein bisschen intensiviert und hier geht es jetzt explizit halt um diese Firmen. Sie haben auf jeden Fall Regularien dafür geschaffen. Das, was du meinst, Privatleute, da hast du absolut recht. Genau. Hier geht es explizit um Firmen und Konzerne. Ja, das ist mir klar. Ich weise nur mal darauf hin, dass es das auch gab und dass es damals auch hieß Informationsaustausch und alles irgendwie gefeiert haben, als wäre es überhaupt vollkommen unproblematisch und würde überhaupt nichts nach sich ziehen. Und parallel dazu haben sie dann dieses SWIFT-Abkommen ausgesetzt und einen auf, ja, hier, wir sind Europa, hier, wir lassen uns von USA nicht gefallen, wir setzen das aus hier und so weiter. Dabei brauchten die das dann schon gar nicht mehr. Und später haben sie dann das Gesetz gemacht und da haben sie dann reingeschrieben, so als wäre das für europäische Länder. Da haben sie reingeschrieben, so irgendwie, ja, wir machen hier Steuerdatenaustausch mit europäischen Ländern und Drittstaaten. Dabei war das nur von Amerika bestellt und für Amerika gemacht, dieses ganze Ding. Aber sie haben es dann halt so hingedreht, so nach dem Motto, ja, das ist ja hier für unsere europäischen Nachbarn eigentlich. Ja, und vielleicht, wenn das ja anders auch noch braucht, dann eventuell kriegen die auch noch Zugriff drauf. Es war sehr lustig auf jeden Fall. Und es ist komplett auch das war auch damals noch vor Gamergate und so. Ich habe versucht, alle möglichen Journalisten da irgendwie draufzustoßen auf diesen Kram. Und da habe ich auch nur gesagt gekriegt, so, ja, schaue ich mir mal an, schaue ich mir an. Im Endeffekt gibt es halt wirklich nur einen Artikel aus der Welt, ein Jahr später, der auch aufgelistet hat, was der ganze Kram eigentlich kostet, den man sich auf jeden Fall dazu nochmal, vielleicht suche ich den nochmal raus und packe den hinterher in die Quellen auf jeden Fall dazu. Also wenn ich das schon wieder lese, Informationsaustausch, was der Geier, ey. Was ja, dann daraus wird. Weil diese... Ich spreche jetzt mal aus der Praxis, ja, das ist schon bei Privatpersonen mehr oder weniger immer so gewesen, bei Konzernen ist es halt immer ein bisschen komplizierter, aber dann gab es halt auch so Tricks, dass beispielsweise, was weiß ich, dann hatte halt die amerikanische Person einen amerikanischen Pass und hatte einen britischen Pass, ja, und dann hat er halt das Konto mit dem britischen Pass eröffnet und dann, ne, so. Das ist mir schon klar, dass ja, da rumgetrickst wurde, weil ich weiß auch von vielen Amerikanern, dass sie dann ihre Staatsbürgerschaft überhaupt erst danach abgegeben haben, als es halt nicht mehr möglich war, diese Sachen zu umgehen. Aber auch da, ich meine, warum ist das in unserem Interesse, irgendwie dafür zu sorgen, dass Amerika irgendwie, dass sie ihre Bürger, die bei uns leben, irgendwie triezen können? Und warum ausgerechnet auch noch auf dem Höhepunkt von diesem NSA-Skandal, dass wir da irgendwie sagen, so, ja, hier, ihr wollt unsere ganzen Bankdaten haben, ja, kein Problem, so. Wenn ihr das haben wollt, dann... Weil vorher, also die Banken haben sich natürlich dagegen gewehrt, gegen den Kram, aber wenn das natürlich von der Regierung dann erstmal beschlossen ist, vorher haben sie es nämlich schon mit Erpressung versucht. Da hieß es dann so nach dem Motto, ja, wenn ihr keinen... Dann kriegt ihr keinen Zugang mehr zum amerikanischen Kapitalmarkt, so. Wenn ihr keinen Bock habt, damit zu spielen. Ja... Gut, ich meine, ja, du hast absolut recht, was Privatpersonen angeht, aber seit Sarbanes-Oxley ist es halt für Unternehmen an sich schon so. Ja, wenn du irgendwie in Amerika gemeldet bist, dann ist die amerikanische IRS dafür zuständig. Und ja, ich meine, alle Behörden kuschen immer davor und du sagst, die Banken haben sich dagegen gewehrt. Ja, medial haben sie sich dagegen gewehrt, aber de facto. Haben die halt ja, entweder. Richtig. Ich glaube, die UBS hat auch mal recht bekommen mit diesem Kram, aber naja. Ich kann mich noch erinnern, wo massenhaft Konten gekündigt wurden. So. Also, das war schon eine ziemlich harte Angelegenheit. Ja, ja da hat keiner drüber geredet. Auch als dann. Iran erlassen wurden. Wow, das war. Puh, das war. Ja. Aber lassen wir das. Vogue announces, it will no longer hire models under 18. Das ist eine Meldung, die mir sehr gut gefallen hat. Ja, weil ich bin ja, keine Ahnung. Also ich finde, man kann, wenn man 18 ist, kann man machen, was man will. Ja, aber wenn man unter 18 ist, dann ist in sexy Kleidern auf irgendwelchen Bühnen rumzustolzieren, meiner Meinung nach, anrüchig. Und ja, natürlich sind die Gründe, die Vogue hier angibt und halt die verschiedenen Medienkonglomerate, die dahinter stehen. Die sagen halt, ja, nach MeToo ist es halt nicht mehr machbar, ja, und wir müssen halt vorsichtiger sein und bla bla bla. De facto ist es so, jedes Model, was noch unter 18 ist, was jemals einen Vertrag mit denen hat, haben die gesagt, okay, wenn die schon mal bei einer Modenschau dabei war, dann kann die natürlich auch weiterhin dabei sein, auch wenn sie unter 18 ist. Aber neue unter 18-Jährige, die nehmen wir nicht. Schönes Virtual Signaling. Ja. Also an sich finde ich es gut, aber in der Umsetzung ist es natürlich auch wieder ein bisschen anders. Ne? Ja, bitte endlich Ballons verbieten. Geile News, Alter, das feiere ich. Tod allen Ballons. Ja, wir hatten ja die Schildkröte, die einen Strohhalm in ihrer Nase stecken halte. Ja, das war ja so ein Bild, was um die Welt gegangen ist und dann hat Kalifornien Strohhalme verboten. mit der Folge, dass halt sich die Behindertenverbände beschwert haben, ja, wir brauchen Strohhalme, weil offensichtlich. Oh Gott. Ne? Ja. Was für Strohbenutzer. Ja, ja, und, aber Kalifornien hat ja eine Prognose. Und es geht hier nicht um Luftballons an sich, sondern es geht um heliumbefüllte Luftballons, die halt in die Luft entlassen werden und die, ja gut, die fliegen halt hoch und irgendwann kommen sie halt wieder runter. Und wo kommen sie runter? Oftmals über dem Meer. Und dann gibt es halt irgendwelche Tiere, die denken, ja, das ist eine Qualle, ich esse das mal, und dann krepieren die. Oder es gibt halt irgendwelche Tiere, die sich darin verheddern in den Gummiballon-Sachen, weil es ist ja Plastik, es ist ja Gummi, es löst sich nicht direkt auf. Ja. Und das treibt halt so Blüten, dass hier beispielsweise gefordert wird, wenn ihr irgendwelchen Leuten auf Facebook gratuliert, da sind ja irgendwie so Feuerwerke und so Ballon-Icons im Bild mit drin und vielleicht sollte man die Ballons wegnehmen, um die Leute dazu zu bringen, dass sie weniger Ballons benutzen und so. Ja, also wie gesagt, das ist eine Prognose, was passieren könnte, was sinnvoll wäre. Und es geht halt explizit um Ballons, die in die Luft mit Helium befüllt werden, entlassen werden und keiner weiß, wo sie runterkommen. Ja, California. Hell yeah. Hotel California, sage ich mal. California, über alles. Ja, das war eine relativ interessante News. Ihr kennt doch diesen Spiegeltest, wo man danach guckt, ob jemand ein Bewusstsein selber hat. Also wenn ein Kind vorm Spiegel steht und du ihm ein bisschen Farbe an die Backe machst und das Kind die Farbe von der Backe wegmacht, dann kommt es halt durch den Mirror-Test und viele Tierarten kommen halt nicht durch diesen Test. Und interessanterweise bestehen im Westen die Kinder so 16 Monate, 18 Monate, 14 Monate, 20 Monate den Test. Jedoch ist es so, dass außerhalb des Westens oftmals Kinder diesen Test erst Jahre später bestehen. Und ich fand das ganz interessant. Also, lest euch den Artikel mal durch. So, zum Abschluss habe ich hier nochmal jemanden gefunden, weil ich hatte ja vorhin gemeint, so, ich habe noch von keinem von den Progressiven gehört, dass wir irgendwas daran auszusetzen haben. Aber jetzt haben wir hier den Herrn Bangel. Herr Bangel von der Zeit ist mir auch schon mal persönlich begegnet. Und ja, wie man sieht, ist er auch der Meinung, dass es sowas wie strukturelle Benachteiligung von Frauen gibt, die beendet werden muss. Also, ja, aber immerhin, äußert er seine Missbilligung zu dieser, diesem Werk von Watson, was wir uns vorhin angeguckt haben. Ist der Watson überhaupt? Das würde ich der, ja, diese Seite halt. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal zeigen zum Abschluss für heute. Also kriegt er seine Allergie reingestiftet, das meine ich nur. Dieses Watson scheint so eine Art neues Bento zu sein. Oder so. Watson ja, ist ein Watson auf jeden Fall. Oder jetzt oder so. Das ist, glaube ich, der. Ja, Watson ist zum Kotzen, wollte ich mal sagen. Das ist Watson. Ja, Watson ist Trash, sagt Markus. Auch die guten Artikel. Ja, Watson ist bei Jeopardy vielleicht gut, aber sonst auch nicht. Und dieser Doktor soll nicht schlecht sein. Das waren die Weltraumaffen. Bis nächste Woche. Lasst euch nicht gendern und geht in den Wald. Im Wald ist es kalt. Sonntag. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.